Because our Jungs halt der Tag-Attack mit Boom. Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klang deutlich. Und da ist er, der Communio Podcast. So alles bla bla bla ist das doch. Alles bla bla bla ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 268 des offiziellen Communio Podcast. Und wir haben ja jetzt so ein bisschen eine Situation, in der wir natürlich über nichts konkret sprechen müssen. Wir haben keinen bevorstehenden Spieltag. Dafür können wir vielleicht so ein bisschen über die Länderspiele reden. Aber wichtiger ist natürlich, wie es in der Bundesliga aussieht. Und deshalb habe ich mir hier erstmal unseren super Podcast-Mega-Experten reingeholt. Und das ist natürlich der Herr Florian Reinicke. Hallöchen. Ja, hi Nick. Ja, ist schön, hier als Experte mal zu Gast zu sein. Ja, vor 2 Minuten aufgestanden, jetzt einfach hier ran und zack und dann Feierabend machen. Ja, wunderbar. Richtiges Lotterleben hier für das, dich. Genau, so funktioniert das. Herrlich, ja. Ja, wir können leider über keine Werderaner reden, die nachnominiert wurden zu irgendwelchen Mannschaften. Wir können über Freiburger reden. Gibt ja auch andere Nationalmannschaften als den DFB. Aber 11 Länderspielabstellungen bei Werder, hallo? Ja. Wurde aber auch niemand nachnominiert. Das heißt, es ist ja alles schon eine Woche alt, was es da in News gibt. Ja, ich wollte es nur sagen, jetzt kommst du so um die Ecke. Ja, wir haben die Situation, dass der Nationaltrainer sehr viel Hunger auf Bolognese hatte. Und weil er das nicht bekommen hat, musste er sich mit dem nächstbesseren begnügen und hat nur Atubolu nachnominiert. Ich bin da nicht verantwortlich für dieses Wortspiel, möchte ich nur sagen. Ja? Ich habe in drei Chats gleichzeitig gelesen, dass Atubolu nachnominiert wurde. Und ich habe überall den Witz gemacht, dass Nagelsmann vielleicht Hunger auf Bolognese hat. Ich kenne den. Ich habe den von dir auch schon zweimal gelesen. Musste ich einfach hier auch nochmal unterbringen. Ja, da weiß ich nicht, ob du es musstest. Du hast es getan. Ja? Man könnte auch sagen, es ist schade, dass ich den Witz gemacht habe. Ja, insgesamt übrigens, ich schaue nur mal, ne? Nur damit wir mal sprechen. Ja, 4 Nominierungen bei Freiburg. Atubolu, Lienhardt, Mansambi und Ogbus. So, Werder 11 Nominierungen. Ja, 3-mal Österreich mit Schmid, Gröll und Friedel. Schmidt für die Schweiz nominiert. Karl Hein, ja, neuer Welttorhüter für Estland nominiert. Bangula, U21 Belgien, Kovic, U21 Kroatien. Und dann haben wir noch 3 U19-Nationalspieler. Unter anderem Karim Koulibaly. Die anderen 2, die spielen bei der U23, will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Aber du siehst, ne, da nicht ein Kampf starten, den du nicht gewinnen kannst. Ne? Ich wollte eigentlich keinen Kampf starten. Ich dachte einfach, ja, ich bringe die Überleitung von dir zu Atubolu hin. Aber was du wolltest, ja, du hast es ja getan. Gut. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass du meinen Schade-Wortwitz nicht anerkannt hast. Der wurde nämlich auch nachnominiert. Mhm. Der gute Kevin, Ex-Freiburger, spielt bei Brentford. Ja, sagt mir was. Ja. Aber ich habe es nicht mitbekommen. Aber ich nehme an, in Luxemburg wird man das sehr interessiert zur Kenntnis genommen haben jetzt. Ja, Jamie Leveling anscheinend so ein bisschen gesundheitliche Probleme auch. Deswegen auch noch ein Ex-Freiburger nachnominiert worden. Das ist das Thema, was wir heute haben. Natürlich, also nein, wir reden natürlich nicht über die deutsche Nationalmannschaft, interessiert uns ja auch so grundsätzlich gar nicht, sondern wir haben uns überlegt, wir packen uns einfach mal zu jedem Team, das es in der Bundesliga gibt, ein Duell, ein Stammplatzduell und schauen darauf, wo es da in die Zukunft geht, wer da die bessere Perspektive hat und natürlich auch, wer da für uns bei Communio der spannendere Kandidat ist, wen wollen wir mitnehmen, bei wem geht man vielleicht rein, auch obwohl er nur Backup ist und wer ist vielleicht als Stammkandidat dann noch nicht mal dann eine richtige Kaufempfehlung. Aber da schauen wir auf jeden Fall jetzt drauf. Vorher haben wir noch eine Hörerfrage für euch, die ganz, ganz knapp, wirklich 10 Minuten vor Sendungsbeginn gerade reingekommen ist. Ist ja optimistisch, das um die Uhrzeit einzusenden, aber ja, Grüße gehen raus, Tobias. Ich habe es gerade noch gesehen. Noch mal einmal, als ich mir noch mal einen Kaffee gemacht habe, habe ich noch einmal aufs Handy geschaut. Weil das ist ja ein Handy, das ist nur für den Podcast im Einsatz. Ja, das ist also sonst liegt das rum. Ja. Ja, kannst dich beim Ticketverkauf der Eintracht bedanken, dass wir unseren Sendungsbeginn ein bisschen nach hinten verschoben haben. Ja, aber jetzt wollen wir natürlich auch hören, was der Tobias so von uns wissen will. Hallo, liebes Communio-Team. Hier ist der Tobias, ich habe mir Jens Storgesday und Mangula aus Bremen ins Team geholt, sowie Christoph Baumgartner aus Leipzig. Und da würde mich eure Einschätzung interessieren, sowohl langfristig bezüglich Punktepotenzial und jetzt auch kurzfristig bezüglich Länderspielpause. Was denkt ihr, wie sich da die Marktwerte noch entwickeln werden und wen würdet ihr denn dann ja letztlich dann abgeben, jetzt oder nächste Woche? Ja, freue mich auf eure Antwort. Macht weiter so. Sehr cooler Podcast und schöne Länderspielpause noch. Tschüss. Ja, kommen wir erstmal zu den harten Fakten. Der Herr Jens Stage, Storgesday, wie auch immer, 8,5 Millionen aktuell. Storge, Storge ist richtig. Storge. Ja, extra Punkte für Tobias, weil er das nochmal eingebracht hat. 8,5 Millionen kostet er. Ja. 22 Punkte hat er bisher geholt, 5,5 aber im Schnitt, weil er noch nicht so viel im Einsatz war, verletzt. Dann haben wir den guten Samuel Banguda, 8,72 Millionen kostet er, 26 Punkte geholt bisher, 5,2 Punkte pro Spiel. Und den Christoph Baumgartner, 8,08 Millionen, 31 Punkte bisher geholt, 5,17 Punkte pro Spiel. Und wer der Frage zugehört hat, der weiß natürlich, ich habe hier meinen super, mega, hyper, ich habe vergessen, welche Begriffe ich benutzt habe, Experten am Start. Es geht um zwei Bremer, das darf natürlich Flo beantworten. Ja, also ich sag mal so, ich habe da eine kurze und eine lange Antwort zu dieser Frage. Also wenn ich jetzt mit der kurzen beginnen würde, würde ich sagen, wir haben zwei Bremer, einen Leipziger, zack, Sache ist klar, Baumgartner weg. Das wäre die kurze Version. Die lange Version hat dieselbe Antwort, Nick, aber ich würde es ein bisschen anders argumentieren, wenn wir jetzt nämlich genau drauf schauen, was sind das für Spieler? Also vielleicht starten wir erstmal mit dem Marktwerten. Ich glaube, sowohl bei Stay als auch bei Baumgartner haben wir ein gewisses Plateau erreicht. Ich glaube nicht, dass da nach oben noch relativ viel möglich ist. Der Einzige, der derzeit wirklich deutlich dabei ist, immer noch im Marktwert zu steigen, das ist ein Bangula. Der ist also mit 8,7 auf dem All-Time-High, ist aber seit dem letzten Spieltag, da war er noch bei 6,7. Ja, das heißt, er ist 2 Millionen im Marktwert schon gestiegen seit dem letzten Spieltag und ist immer noch, hat die Spitze nicht erreicht. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es noch so knapp über 9 geht. Ich glaube, ganz viel ist bei keinem der drei Kandidaten marktwertmäßig jetzt, dass man sagt, ja, der steigt jetzt nochmal 2 Millionen, würde mich fast überraschen. Wenn wir uns, also wenn wir sagen, marktwertmäßig, ist es jetzt nicht so, dass wir sagen, da spricht eins für den einen oder für den anderen. Wie gesagt, Mangula, glaube ich, ist der Einzige, wo es noch vielleicht sogar noch ein Millionchen oder so nach oben geht. Von den Spielertypen ist es so, dass Jens Day auf jeden Fall der konstanteste ist, was die Punkte angeht. Also wie gesagt, 0-4 in München und du holst 5 Punkte. Ich habe es letzte Woche schon erwähnt, das ist richtig, richtig stark. 1-0 jetzt gewonnen gegen St. Pauli, da hat er 6 Punkte gemacht. Ja, der punktet ohne zu treffen richtig, richtig gut. Dass das nicht der Fall ist, ist für mich das große Problem von Christoph Baumgartner. Der hat ein 11-Punkte-Spiel, da hat er getroffen, ein 12-Punkte-Spiel, da hat er getroffen. Und in den anderen Partien, in denen er nicht getroffen ist, hat er nur ein einziges Mal mehr als 2 Punkte gemacht. Und das war beim 1-0 in Mainz. Hat zum Beispiel sogar zuletzt Minuspunkte gemacht bei einem Auswärtssieg in Wolfsburg. -1 Punkt. Ja, also bei Baumgartner könnte er eigentlich nicht viel erwarten, wenn er nicht trifft. Und jetzt haben wir das so, dass er derzeit bei Ole Werner eigentlich eher aus so einer Achterrolle raus agiert, was mich so ein bisschen zu dem Schluss kommen lässt, er wird nicht so viel treffen. So. Und dann haben wir den dritten im Bunde, das ist ein Bangula. Der hat zwar auch einmal Minus gemacht, aber das war der allererste Spieltag. Ja, das war dieses Spiel bei Eintracht Frankfurt und da muss man einfach sagen, da hat die Werder-Mannschaft im Moment nicht mehr so viel mit zu tun mit dieser Mannschaft, die da in Frankfurt aufgelaufen ist. Danach hat er 5, 12, 2 und 8 Punkte gemacht. Die Ausreißer nach oben waren die Spiele mit Tor. Aber er hat halt jetzt auch schon trotz, ja, bis jetzt durchwachsenem Saisonverlauf, wenn man auch sagen kann, es liegt vielleicht auch ein bisschen am Spielplan, weil starkes Startprogramm, schon 5 Scorer gesammelt. Ich glaube, er ist ein absolut zentraler Spieler, auch wenn er auf Außen spielt. In der Werder-Offensive, er wird seine Scorer machen. Und deswegen wäre auch meine lange Antwort, ja. Bangula sicherlich auch ein bisschen volatiler, ja, wie der Kollege Toni Janschke sagen würde, als Jens Day. Trotzdem, ich glaube, dass er viele Scorer sammelt und dementsprechend auch ordentlich punktet. Bei ihm müsst ihr, habt ihr sicherlich dann zwischendurch auch mal ein Spiel dabei, wo es vielleicht nur ein, zwei Punkte gibt. Ja, wenn offensiv wenig zusammenläuft, weil er geht halt auch viel Risiko, dann hat man eben auch viele Ballverluste, vielleicht nicht so eine super Top-Zweikampfquote, aber wenn eine Aktion gelingt, dann wird es direkt gefährlich. Und deswegen wäre hier ganz klar, Baumgartner ist für mich von diesen drei auf jeden Fall die schwächste Option. Ja, auch unabhängig von der Werder-Brille, oder das ist zumindest meine Sicht. Ich weiß nicht, Nick, ob du noch ergänzen willst ohne die Werder-Brille, was deine Einschätzung angeht. Ich glaube, ich kann tatsächlich an der Stelle deine Expertise zu 100% unterstützen. Ich dachte eigentlich, irgendwas hätte ich bestimmt zu sagen, aber sowohl die kurze Antwort weg mit dem Leipziger als auch die lange Antwort hat mich vollends überzeugt. Kann ich wirklich komplett mitgehen, also sehe ich wirklich einfach genauso. Schön. Ja. Bist du auch ohne Wortspiel durchgekommen? Ja, durch diese Analyse, das freut mich dann auch schon wieder. I stay with your decision. Ja, sehr gut. Oder irgendwie sowas. Ja. Jetzt können wir zum Hauptakt des heutigen Podcasts kommen. Und ich habe mir gerade was überlegt, das weißt du noch gar nicht. Hm. Dafür musst du jetzt dein Skript öffnen und ein bisschen dein Mausrad bedienen. Wir haben nämlich unser Skript eigentlich geschrieben nach Reihenfolge der Teams, wie sie aktuell in der Tabelle stehen. Ich habe mir gerade aber überlegt, eigentlich ist es ja voll langweilig, wenn wir oben anfangen. Lass uns doch einfach unten anfangen. Okay, ja, das können wir gerne machen. Das heißt, wir starten mit dem aktuellen Platz 18 in der Tabelle und da steht der erste FC Heidenheim. Und da gibt es ein ganz besonderes Stammplatzduell, auf das wir uns fokussieren möchten. Und zwar geht es da um den Sturm. Budo Sivsivadze war zuletzt 3 Spiele gesperrt, kommt jetzt nach der Länderspielpause wieder zurück und trifft da auf Mikkel Kaufmann, der es die 3 Spiele eigentlich echt gut gemacht hat. Wo dann die Frage ist, kommt Sivsivadze wieder in die Startelf oder ist Mikkel Kaufmann derjenige, der sich behaupten kann? An der Stelle muss ich direkt sagen, wir haben immer so A- oder B-Fragen gestellt. Es ist aber auch durchaus erlaubt, eine Frage ein bisschen auszudehnen, Alternativnamen zu nennen oder zu sagen, beide ist auch eine richtige Antwort oder keiner natürlich. An der Stelle für mich tatsächlich Mikkel Kaufmann gerade der so ein bisschen die Nase vorn hat, weil er eine gewisse Torgefahr mitgebracht hat, die der FCH länger nicht mehr hatte. Sivsivadze arbeitet viel fürs Team und macht das auch wichtig und Frank Schmidt setzt da auch drauf, so ist es nicht. Aber Kaufmann hat getroffen, war auch im letzten Spiel nicht ungefährlich nach vorne. Ich glaube, dass er da tatsächlich aktuell der ist, der die Nase vorn hat. In dem Fall kommt jetzt direkt das Aber. Das war ja eigentlich erst das letzte Stammplatzduell, über das wir hätten reden wollen. Es ist natürlich auch möglich, dass ein 4-4-2 gespielt wird. Dann Sivsivadze neben Kaufmann durchaus eine Option. Und richtig spannend wird es dann, wenn Marvin Pieringer zurückkehrt, wenn der wieder fit ist. Weil dann die Situation ist, dass Pieringer, glaube ich, der torgefährlichere Stürmer gegen Kaufmann ist und der dann besser mit Sivsivadze harmoniert. Das heißt, es könnte sein, dass wenn die im Duo spielen, dann Kaufmann eher die nachgezogene Rolle hat. Jetzt vorerst gehe ich aber mit Kaufmann, der zudem auch unabhängig von der roten Karte deutlich besser punktet bei Comunio. Also selbst als Einwechsler 3,5 Millionen kostet er, 4,17 Punkte pro Spiel holt er. Klar, er hat dieses Tor gegen Augsburg gehabt, was ihm viele Punkte gebracht hat, aber auch sonst ist das besser als ein Sivsivadze, der auch ohne die rote Karte, der steht jetzt mit 1,91 Millionen bei -2 Punkten, hat davor in 2 Partien auch nur jeweils einen Punkt geholt. Also es ist auch nicht so, als würde Sivsivadze bei Comunio super punkten. Deshalb für mich Kaufmann die klare Empfehlung an der Stelle. Ja, ich bin ja ein großer Budo-Freund eigentlich. Und ich meine, er hat ja in der zweiten Liga hat er alles kurz und klein geschossen. Irgendwo taucht das vielleicht nochmal auf. Grundsätzlich teile ich deine Version sozusagen oder deine Ansicht. Letzte Woche hatte ich ja Sivsivadze als jemanden, in den man investieren kann, um Geld mitzunehmen. Da freut mich das natürlich, dass du ihn hier reingenommen hast und wir sehen, 700.000 ist er schon gestiegen seit der letzten Aufnahme. Das zumindest hat funktioniert. Ich habe da, ne, deswegen ist auch gut, dass du es gemacht hast. Ich habe nicht so ein ganz klares Gefühl. Ich würde auch sagen, dass Kaufmann erstmal vorne liegt und dass sie jetzt vielleicht aber nicht direkt das System umstellen, um ihn einzubauen. Ja, wäre ja, also ich bin auch der Meinung, aktuell ist, man kann auch immer noch bei Sivsivaatse reingehen. Die Möglichkeit, dass er zurückkehrt, ist ja da. Man muss da ja grundsätzlich sagen, wir haben uns hier ausschließlich Duelle rausgepickt, die wirklich knapp sind, wo es halt darum geht, was schätzen wir ein und wo glauben wir, wer am Ende besser ist. Das sind alles knappe Duelle. Also bei beiden, bei allen Duellen, die wir heute besprechen, ist theoretisch möglich, dass beide mal Startelf spielen, dass die sich abwechseln oder sonst was. Das werdet ihr gleich sehen, wenn ihr auch die anderen Paarungen hört. Von daher, dass nur weil wir hier sagen, ich tendiere zu Kaufmann an der Stelle, heißt jetzt nicht, dass Sivsivaatse ein absolut schlechter Kauf ist. Also muss man da nur vielleicht auch nochmal erwähnen. Jo. Gut, gehen wir zu Platz 17 und da sprechen wir über ein Team, das ich vor der Saison ehrlich gesagt nicht hier erwartet hätte. Und das ist Borussia Mönchengladbach und wir sprechen über Spieler, die ich nicht erwartet hatte. Es geht nämlich um ein Duell im offensiven Mittelfeld, Flo. Ja, also Florian Neuhaus, ja, kaum ist Don Rollo weg, ja, darf er wieder starten. Erste Mal in der Startelf gestanden, glaube ich, in dieser Saison gegen Freiburg. Und Jens Kastrop ist so ein bisschen sein Counterpart, auch wenn sie halt gegen Freiburg zusammengespielt haben. Wir müssen da aber im Hinterkopf haben, Franck Honorat, ja, ist absoluter Schlüsselspieler in dieser Mannschaft. Der hat da gefehlt. Wir wissen nicht zu 100%, ob jetzt Honorat wirklich nach der Länderspielpause schon direkt wieder dabei ist. Also es könnte auch so ein bisschen ein verzögertes Duell sein, weil es gut möglich ist, dass am 7. Spieltag Honorat immer noch zuschauen muss, aber früher oder später, der wird dann vermutlich Polanski, der ja selbst sozusagen sich selbst die Jobgarantie gegeben hat, das finde ich auch ist immer schön, wenn nicht der Verein irgendwas sagt, sondern der Trainer selbst, ja, ich bin noch Trainer nach der Länderspielpause, ist mir so gesagt worden. Da kann natürlich der Verein jetzt auch nicht groß was anderes machen, ne? Hoffen wir mal für ihn, dass das auch wirklich intern so gewesen ist. Also ja, Polanski muss dann irgendwann vermutlich die Entscheidung treffen, Neuhaus oder Kastrop. Jetzt muss man sagen, dass ja Jens Kastrop so ein bisschen die Entdeckung ist von Polanski. Und er vorher praktisch keine Rolle gespielt hat und unter Polanski ist er auf einmal gesetzt. Ich glaube auch, dass das so bleibt, auch wenn Neuhaus seine Sache sehr ordentlich gemacht hat gegen Freiburg. Ich glaube, da macht aber eine Schwalbe noch keinen Sommer, ja, wenn wir hier das Podcast Phrasenschwein auch mal ein bisschen bedienen wollen. Und dementsprechend tendiere ich dazu, dass Kastrop derjenige ist, der drin bleibt, wenn wir jetzt nicht die Situation haben. Natürlich kann es sein, wenn sollte Honorat weiter ausfallen. Dann haben wir noch einen Spieltag vermutlich länger Zeit. Das Gute aus unserer Sicht, aus Comunio-Sicht, das ist das Freitagabendspiel. Gladbach eröffnet nach der Länderspielpause bei Union Berlin. Wir sehen also die Aufstellung dann schon mal und können gegebenenfalls noch darauf reagieren. Aber wie gesagt, meine Einschätzung wäre grundsätzlich Kastrop. Macht jetzt Neuhaus ein super Spiel bei Union. Honorat ist noch draußen. Dann kann sich das natürlich wieder ändern. Trotzdem ist es im Moment so, 4,98 Millionen der Marktwert von Kastrop, das finde ich noch sehr okay, da würde ich durchaus reingehen. Aber auch bei Florian Neuhaus für 3,23 Millionen, das kann man auch noch machen. Wie gesagt, wir müssen ein bisschen abwarten, was ist mit Honorat und auch wann kommt er wieder zurück. Es kann natürlich auch sowas sein, er ist wieder im Kader, aber es reicht nicht für mehr als 30 Minuten. Ja? Das ist natürlich auch eine Option. Deswegen würde ich derzeit sogar durchaus in beide investieren, bei den Gladbachern. Langfristig sehe ich im Moment Kastrop mit der Nase vorn. Für mich deshalb auch noch ein spannendes Thema, weil auch noch ein anderer Spieler reinkommt, über den du jetzt noch gar nicht gesprochen hast. Und zwar ist es für mich Rocco Reitz, der zwar Kapitän ist, aber ich glaube, dass er der Erste war, der ausgewechselt wurde im letzten Spiel, zeigt dann auch schon so ein bisschen, dass sein spielerisches Standing gerade nicht ganz so hoch ist wie das idealisierte Standing so. Ich glaube, es könnte sein, dass Reitz vielleicht mal eine Pause kriegt, weil es zuletzt wirklich häufiger nicht so gut war. Und wenn man sich anschaut, wie sie zuletzt gespielt haben, dann war es ja auch so, dass sie ein 4-2-3-1 quasi gespielt haben, wo Reitz dann rechts außen war. Also es wäre dann ja auch die nominelle Ersetzung. Also es könnte sein, dass die Antwort, selbst wenn Honorat zurückkommt, lautet erstmal beide. Also da muss man so ein bisschen, das ist wirklich so ein Ding, wo ich auch gesagt habe, so wie du es schon erklärt hast, ist eine sehr perspektivische Geschichte. Und da scheint Kastrop aktuell die Nase vorn zu haben, stimme ich dir zu. Ist aber durchaus auch möglich, dass beide noch 2-3 Spiele zusammen machen. Kommen wir auf den Relegationsplatz. Und da steht noch ein Team, wo ich sagen muss, das hätte ich so tief hinten drin nicht erwartet. Ist immer schwer mit Dreifachbelastung. zumal sie da ja auch eher so ein bisschen glücklich als richtig funktional weitergekommen sind in diese Liga-Phase. Und das ist der erste FSV Mainz 05. Und da gibt es ein richtig spannendes Duell natürlich im Sturm zwischen Benedikt Hollerbach und Nelson Weiper. Zuletzt war hier Amindu Sieb noch der Kandidat, der viel gearbeitet hat, gegen den Ball wichtig war, aber nicht unbedingt so die Offensivgefahr versprüht hat. Jetzt hat man mit Hollerbach diesen läuferischen Arbeitertyp wieder genesen und noch ein bisschen stärker. Mit Weiper hat man diesen Knipser-Kandidat und dann ist halt die Frage, welche Variante möchte man eigentlich drauf haben. Gegen den HSV haben wir auch ein Zusammenspiel gesehen, Weiper relativ früh eingewechselt, aber das hat wirklich gar nicht funktioniert. Offensiv kam da nichts bei rum. Defensiv war man auch nicht richtig stabil, hat dann nochmal zwei Tore relativ schnell kassiert zum 0-4. Vor allem gegen Leverkusen und Stuttgart muss ich da sagen, sehe ich nicht das Potenzial für Weiper, dass er da reinkommt. Sind beide schon gut teuer, also holen beide 2,0 Punkte pro Spiel bisher. Hollerbach natürlich länger verletzt gewesen, da sind es erst zwei Spiele. Kostet aber auch 5,54 Millionen schon. Oh, das ist eine richtig, richtig schwierige Sache. Also ich glaube, wenn ich sage, da muss ich jemanden nehmen, dann nehme ich eher Hollerbach, der dann sicher spielt. Danach hängt so ein bisschen vom Erfolg ab. Weiper ist, glaube ich, der Spielertyp, der eigentlich für sie wichtiger ist. Aber Bo Henriksen hat gezeigt, das überzeugt ihn nicht. Also er hat mit Weiper ja auch länger seine Probleme gehabt. Deswegen war für mich ja auch diese Sommerthematik, als sie dieses Vertragsthema hatten, dann habe ich ja immer gesagt, ich kann Weiper schon verstehen. So wenig wie Henriksen bisher auf ihn als Spielertyp gesetzt hat, würde ich auch erstmal ein bisschen abwarten wollen eigentlich, wie es passiert. Dann hat er unterschrieben, durfte ein bisschen spielen und dann, ja, zack, ist er jetzt wieder auf der Bank. Ich behaupte, jetzt erstmal wird wahrscheinlich Hollerbach der Kandidat sein. Und wenn man jetzt halt gegen Leverkusen und Stuttgart verliert, dann wird es auch schon so dünn, dass man vielleicht sogar so ein bisschen drauf schauen muss, dass es vielleicht für Henriksen als Trainer schon wieder eng wird. Deswegen, da wird dann Weiper richtig spannend. Tendenziell gehe ich aktuell eher mit Hollerbach, für Comunio tatsächlich wahrscheinlich eher mit keinem von beiden. Ja, kann ich dir durchaus folgen. Also es ist im Moment eine schwierige Situation in Mainz. Und dieses Spiel in Hamburg halt nach der Reise hat jetzt nicht dazu beigetragen, die Situation da so ein bisschen zu verbessern. Ne? Das ist, kann ich hier folgen. Gehen wir einen Schritt weiter zu dem Team, das sich am letzten Spieltag gerettet hat. Auch dank einem der beiden Spieler, über die wir jetzt sprechen. Und zwar gab es da in der Abwehr ein bisschen Chaos beim FC Augsburg. Rovaleo fällt aus, Cesega ist ausgefallen. Alle sind davon ausgegangen, okay, wir sehen Schlotterbeck mit Mazzima und dann einem dabei. Was wir jetzt für eine Situation hatten, dass das Mazzima innen gespielt hat. Jakic hat hinten ausgeholfen. Und Banks hat ein richtig tolles Spiel gemacht. Und das setzt natürlich die Frage auf. Also Schlotterbeck scheint generell hinten dran zu sein. Ja. Das war ja bisher immer das Duell, Schlotterbeck oder Cesega. Heißt das Duell jetzt Banks oder Cesega? Flo, was sagst du dazu? Ja, ich glaube, davon können wir ausgehen. Ja, und ich glaube auch, dass Jakic hinten bleibt, bis Rovaleo wieder fit ist. Ich glaube, das hat gut geklappt. Das wird weiterhin so bleiben. Und für mich ist es relativ klar, dass Banks drin bleibt. Also er hat Sonderlob bekommen von Sandro Wagner. Ja, Cesega hat jetzt vorher auch nicht super überzeugend gespielt. Und wie oft Wagner da betont hat, einen aus den eigenen Reihen und wie gut er das gemacht hat, die Anlagen, das wissen wir ja, da sind. Mir persönlich hat das so einen schalen Beigeschmack im Mund, Nick, weil ich musste am Freitag einen Spieler noch verkaufen, um ins Plus zu kommen. Banks oder Beste? Und ich wollte eigentlich keinen der beiden verkaufen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ihn jetzt irgendwie, aber manchmal ist man eben, da muss er abgeben. Und obwohl ich Banks, den ich für 1-2, glaube ich, verkauft habe, sowas um den Dreh, schon die große Hoffnung hatte, dass er spielt und dann sich auch auszahlt, habe ich ihn dann halt abgegeben, weil ich dachte, Beste in Gladbach, eine Chance gebe ich ihm noch, ordentlich wieder richtig zum Comunio-Monster zu werden. Mittlerweile habe ich Beste dann auch verkauft. Also mittlerweile sind beide weg. Banks hätte ich gehalten. Wir sehen jetzt, Marktwert 2,01 Millionen, ist also gestiegen um eine knappe Million in der Woche. Und ich finde, das ist auch gerechtfertigt. Also ich würde da noch reingehen bei dem Marktwert. Ich glaube, er behält seinen Platz. Und Cesega, selbst für 1,5 Millionen, würde ich derzeit einfach nicht machen. Ja, also ich glaube, dass Wagner auch in manchen Teilen ist zwar ein junger Trainer, aber ich glaube, in manchen Teilen ist es so ein Oldschool-Trainer. Ich glaube auch, dass er erstmal, wenn jetzt seine Mannschaft, die gewonnen hat gegen Wolfsburg, da wird er nicht groß das Durcheinander wirbeln. Ja. Und Banks hat auf jeden Fall ganz klar die Chance, sich da absolut zu etablieren. Ja, die Chance ist groß und ich glaube, dass er sie weiterhin nutzen wird. Ich muss ja sagen, ich hatte eigentlich Banks schon nach der Vorbereitung viel näher an der Startelf erwartet. War dann sehr überrascht, dass er die ersten 4 Spieltage, ja, er wurde gegen die Bayern so als später Einwechsler noch vorne reingebracht, aber sonst eigentlich gar nicht gespielt hat. Deswegen bin ich jetzt voll dabei. Der hat nämlich schon eine sehr gute Vorbereitung gespielt eigentlich und hat da schon viel Lob von Wagner bekommen. Und nachdem der Saisonstart ja jetzt nicht so gut war und jetzt läuft es mit Banks plötzlich gut, wird es mich auch einfach überraschen, wenn er dann jetzt sagt, ja nö, dann nehme ich den Youngster aus dem eigenen Stall, der es gut gemacht hat und schon eine gute Vorbereitung gespielt hat, hier wieder raus. Deswegen bin ich da voll bei dir. Das sehe ich ganz genauso. Okay. Kommen wir zu einem richtig schwierigen Duell. Wir waren ja jetzt bei einem relativ einfachen Stammplatzduell. Und zwar gibt es beim 1. FC Union Berlin. Und da ist die Frage, Andras Schäfer oder Yannick Haberer im Mittelfeld. Bisher war immer Haberer der Kandidat, der gespielt hat. Jetzt im letzten Spiel war es aber so, dass Schäfer gespielt hat. Und, das muss man dann dazu sagen, Kämlein auch noch vor Haberer eingewechselt wurde für Schäfer. Man muss so ein bisschen die Ausnahme machen. Es war halt auch ein Spiel, wo man versucht hat, wirklich sehr kampfstark zu spielen, aus Unioner Sicht. Und deshalb lag es dann halt nahe, eher einen Schäfer zu bringen gegen Leverkusen. Auch Kämlein dann eher als defensive Variante reinzubringen. Danach kam Haberer dann für einen offensiveren Wechsel, kam für den Innenverteidiger rein und hat dann auf Offensive gestellt quasi. Und das ist, glaube ich, auch so das, wo man ja jetzt ein bisschen mit reingehen muss. Haberer ist der, den ich eher reinbringe, wenn Union ein bisschen mehr Drive nach vorne haben will. Schäfer ist eher der, den man reinbringt, wenn man kampfstark und kompakt sein will. Die nächsten 2 Gegner heißen Gladbach und Bremen. Ist die Frage, will man da kampfstark sein oder will man da eher mal das ein oder andere Element nach vorne mitbringen? Ich glaube tatsächlich, aus Sicht von Steffen Baumgart sind das Spiele, wo man eher auf Yannick Haberer setzen wird. Und dann ist es halt schwierig, dann kommt Freiburg als drittes. Da würde man vielleicht so kampfstark wie Freiburg momentan ist, eher einen Schäfer erwarten. Es ist aber auch Haberers Ex-Team und der hat gegen Freiburg bisher eigentlich immer gut und motiviert gespielt. Auch immer mal wieder, ich glaube, von 4 Spielen, die er hätte, hat er, glaube ich, auch 2-mal getroffen, wenn ich es im Kopf habe. Also war schon auch immer effektiv dann dabei. Das heißt, auch da dann tendenziell Haberer derjenige, wo man sagen muss, ja, kann man hier hingehen. Deshalb tendiere ich hier bei dieser Entscheidung eher zu Haberer für den Stammplatz. Man muss aber an der Stelle sagen, beide kosten unter 2 Millionen. Also Haberer ist bei 1,81 Millionen, Schäfer bei 1,32 Millionen. Schäfer hat auch als Einwechsler jetzt 2x2 Punkte geholt zuletzt, in der Startelf 3 Punkte. Das heißt, man kann, so häufig wie dann Schäfer auch immer ja reinkommt, wirklich sagen, an der Stelle beide okaye Optionen. Sie reißen jetzt beide keine Bäume aus. Haberer in der Startelf noch ein bisschen besser gepunktet, jetzt zuletzt 3 und 4 Punkte geholt. Könnt ihr mir vorstellen, wenn ihr da in der Preiskategorie unter 2 Millionen jemanden sucht, werdet ihr eigentlich mit beiden jemanden finden, der euch dann gut mal für 2, 3 Spieltage was auffüllt und dann tauscht ihr so Spieler ja sowieso wieder aus. Von daher könnt bei beiden reingehen, Haberer für mich aber der spannende Kandidat, wenn es eine A- oder B-Frage ist. Ja, generell glaube ich, hängt es einfach sehr davon ab, wie euer Team aufgebaut ist, ob da überhaupt irgendeiner von interessant ist. Ja, also ich würde es wirklich nochmal... Ja, kann nicht jeder Krösus sein und nur Keynes und so ist es. Bangudas ja, auf dem das, Platz. Das wollte ich ja damit auch sagen. Ja, also braucht ihr Startplätze? Ja, weil ist es wie bei euch, dass seit Wochen Arne Meyer bei euch in der Startelf steht? Ja, weil ihr ein bisschen top-heavy investiert habt? Ja, dann wäre so ein Haberer oder so ein Schäfer vielleicht die bessere Option. Ja. Aber okay, Meier hat noch kein Minus gemacht in dieser Saison. Nick, du musst das auch mal von der Seite sehen. Man kann überall eine positive Seite sehen. Hat auch noch kein Plus gemacht. Er hat einfach noch gar nichts gemacht. Aber okay. Ich habe ihn behalten, weil ich dachte, vielleicht, wenn Sandro Wagner geht, kommt jemand und Arne Meier ist einer dieserjenigen, der dann aus dem Hut gezaubert wird. Aber okay. Weißt du, wer auch noch kein Minus gemacht hat diese Saison? Über den haben wir hier noch viel zu selten geredet. Joshua Kwasi. Ja. Stimmt. Okay, für die etwas älteren Hörer, die wissen, worauf es ankommt bei Joshua Kwasi. Gehen aber eine weiter. Ja. Und da sind wir jetzt, ja, doch so ein bisschen überraschend auch, dass wir schon so früh über den Verein jetzt hier reden, finde ich. War eigentlich ein gefühlt besserer Saisonstart, als jetzt die Tabellenplatzierung gerade zeigt. Und das ist der SV Werder Bremen. da hat sich mit den letzten Spielen eine tatsächlich spannende Frage gestellt, weil ich auch hier sagen muss, ich hätte weder gedacht, dass wir über diese über Bremen hier schon reden, und ich hatte auch nicht gedacht, dass wir über dieses Duell reden vor 1-2 Wochen, weil ich dachte, eigentlich sind beide tendenziell eher gerade Kandidaten für die Bank. Aber wir haben ja gerade so ein bisschen die Situation, dass Justin Jimba und Marco Grüll sich so die vierte Offensivposition teilen. Wer gewinnt denn da momentan? Ja, die vierte oder die dritte, ne? Das müssen wir ja auch erstmal sagen. Also wer es nicht so 100% verfolgt hat, Horst Steffen, ja, hat St. Pauli ausgecoacht. Ja, der hat das System umgestellt auf ein 4-3-3. Ja, Nick war hat mir direkt geschrieben, Romano Schmid als einzige Spitze, das wäre kompletter Schwachsinn. Nee, ich möchte an der Stelle sagen, ich übersetze das jetzt. Ich habe geschrieben, ja. Romano Schmid ist der kleinste Stoßstürmer der Welt. Ja. Ich habe nicht gesagt, das ist kompletter Schwachsinn. Aber da sieht man wieder, auf die Größe kommt es nicht an, weil Romano Schmid hat es sehr gut gemacht vorne drin. Nicht unbedingt als Abschlussspieler, aber unheimlich gut aufgelegt. Also wenn ihr die Situation seht, wo Kovic eigentlich das 2-0 machen muss nach Einwechslung, das macht Romano Schmid herausragend, wie er diese Situation vorbereitet hat. Er insgesamt 4 Torschussvorlagen gegen St. Pauli. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass dieses System erstmal so bleibt. Weil wir hatten durch den Puertas-Transfer die Situation, dass Romano Schmid auf den rechten Flügel ausweichen musste. Und das hat ihm nicht so geschmeckt. Das hat auch nicht so gut funktioniert. Und ich glaube, da sind seine Qualitäten so ein bisschen verschenkt. Ja, er hat zwar einen ganz guten Antritt, aber zum Beispiel die Endgeschwindigkeit, das ist jetzt nicht so sein Ding. Ja, also vorne drin, das hat mir gut gefallen. Das heißt, wir haben im Prinzip ein Dreier-Mittelfeld mit Lean, Stay und Puertas, die sind gesetzt. Und dann haben wir einen Bangula, der ist gesetzt, und wir haben Schmid, der gesetzt ist, egal jetzt in welcher Rolle, ich glaube, er bleibt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man erstmal dabei bleibt. Ja, hat ganz gut funktioniert, man war auch sehr stabil gegen St. Pauli. Ich glaube, dass es erstmal so bleibt. Und dann haben wir auf dem rechten Flügel das Duell Jinma oder Grüll. Jetzt muss man sagen, das Positive für Jinma in dem Fall, die Position liegt ihm deutlich besser, als wenn er vorne im Sturmzentrum spielen muss. Das funktioniert. Wenn das der Fall wäre, dann würde ich ganz klar sagen, hätte Grüll die Nase vorne, nach dem, was wir von Jinma gesehen haben. Auf dem rechten Flügel, glaube ich, passt das Profil ein bisschen besser zu Jinma. Man muss fairerweise sagen, beide waren zuletzt nicht wirklich gut. Ja, ich glaube, wenn es noch eine dritte Option da gäbe, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das mal was wäre. Und wer weiß, vielleicht sehen wir einen Čović, der nach Einwechslung auf jeden Fall zumindest auffällig gespielt hat, auch wenn er die Chance hat liegen lassen. Kann ich mir theoretisch sogar vorstellen. Ich glaube aber erstmal, Jinma bleibt drin und behält in Heidenheim seinen Platz, weil man natürlich die Fantasie hat mit seinem Speed. Ja, wenn er dann über außen kommt, der Abschluss mit links ist auch ganz gut. Das heißt, er hat immer 2 Optionen Richtung Grundlinie oder aber auch in die Mitte ziehen. Beides möglich. 5,44 Millionen ist mir trotzdem zu viel für ihn. Und würde ich derzeit nicht machen, weil er auch jemand ist, der eigentlich dann nur punktet, wenn er auch wirklich Torbeteiligung hat. Und das sehen wir zu selten von ihm. Heißt aber auch nicht zwingend, dass ich Marco Grüll kaufen würde. 3,17 Millionen ist mir da auch zu viel. Ja, das heißt, meine Antwort wäre, wenn ich jemanden kaufe, der für diese Position in Frage kommt, dann wäre es für mich Patrice Čović. 1,05 Millionen ist der Marktwert. Außenseiterchancen da reinzukommen. Ich halte es aber nicht für unmöglich. Ja, dass er gerade jetzt in den Spielen Heidenheim und Union sind die nächsten, dass man spielerische Lösungen finden muss. Und da ist er auf jeden Fall die bessere Variante im Vergleich zu Grüll oder Jinma. Und wer sich jetzt fragt, was ist denn mit Victor Boniface? Ja, also langfristig, so in 4 bis 5 Jahren, wenn Boniface wieder topfit ist, dann kann ich mir vorstellen, dass er eine Option darstellt. Aber Nick, du hast das Spiel auch gesehen gegen St. Pauli. Die eine Situation, wo er mit Ball im Prinzip durch ist und kann 40 Meter Richtung Tor laufen. Ja, was ihm da gefehlt hat, war zwischendurch ein Versorgungsstand. Weißt du, wie bei so einem Marathon, wo er sich so einen Becher nehmen kann, oben nochmal über den Kopf rüber, ja, eine Banane. alles, was so nochmal Kohlenhydrate macht, ne, wie man das kennt vom Marathon, auf dem Weg Richtung Tor. Also da war weder die Endgeschwindigkeit irgendwie da, diesen Weg zu gehen, noch, also er hat unheimlich gepustet, nachdem er, ja, ich glaube, in der 81. oder so eingewechselt wurde. Also wir sind da ganz, ganz weit weg von einem körperlichen Zustand, wo man sagt, Boniface ist eine ernsthafte Alternative für die Startelf. So, und deswegen sehe ich da erstmal nicht, dass er eingreifen kann. 8,72 ist der Marktwert von Boniface. Da würde ich im Moment auf jeden Fall die Finger von lassen. Das Positive, wir hatten ja letzte Woche gesagt, naja, vielleicht, wenn er nicht zur Nationalmannschaft fährt, haben sie 2 Wochen Zeit. Das ist jetzt der Fall. Ja, er ist nicht nominiert für Nigeria. Das heißt, er ist in Bremen. Ich hoffe jetzt wirklich, dass er in diesen 2 Wochen, dass sie da ein gutes Stück mit ihm nach vorne kommen. Trotzdem glaube ich, wir sind noch lange nicht an dem Punkt, wo er wirklich ein ernsthafter Startelf-Kandidat ist. So, das wollte ich zu Boniface noch rund machen, weil ich glaube, dass das schon auch da draußen den Usern unter den Fingern brennt. Wann kann ich ihn denn mal einsetzen, wenn ich ihn jetzt hier habe? Ja? Also ich würde jetzt noch nicht so weit gehen und sagen, das kann auf gar keinen Fall funktionieren, weil man muss ja sagen, selbst nach diesem langen Sprint, er ist halt dem Verteidiger nicht weggelaufen, ist noch eingeholt worden, dann hat er ihn eigentlich die Situation noch gut gelöst, aber dann hatte er nicht mehr die Ruhe und Konzentration, den Ball dann da zu versenken im langen Eck. Hat er auch eine Situation, wo er sehr schön verzögert den Ball hält und dann will er durchspielen zu Čović, glaube ich, in dem Fall auch. Und er bleibt so am letzten Abwehrbein hängen. Aber die Idee, wie er das gemacht hat, hat mir eigentlich gut gefallen. Dann kam halt nur der letzte Pass nicht. Ja, also ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt alles verloren sehe. Ja, es ist halt nur eine körperliche Frage. Noch eine höhere Frage gekommen, aber das ist dann eben auch zu spät. Wirklich zu spät. Also, letztes Mal haben wir ja noch während der Sendung Hörerfragen eingebaut. Ja, aber das lag ja nur, weil ich verpufft hatte. Naja, also vorletztes Mal mit Tim. Ja. So, wo waren wir bei Boniface? Genau. Ja, sehe ich grundsätzlich genauso auch. Also ich muss auch sagen, den Abschluss selbst fand ich auch nicht gut. Hast du die Szene gesehen? Das habe ich jetzt heute Morgen tatsächlich auf Instagram, glaube ich, gesehen. Wie danach die Mannschaft vor der Kurve springt und alle hüpfen mit, außer ganz außen den Boniface und stehen einfach nur da. Nee, das habe ich nicht gesehen. Wunderschön. Ich sag mal so, das überrascht mich jetzt nicht wirklich. Also ich weiß nicht, vielleicht hat er auch Angst um sein Knie gehabt, wenn er da hüpft. Wer weiß es. Vielleicht hat er auch gerade nur an seine poetischen Ergüsse für nach dem Spiel gedacht. Aber so richtig feiermotiviert war er anscheinend nicht. Und ungefähr so kommt er halt auch im Spiel rüber. Also ich stimme dazu. Čović war für mich der am ehesten noch ein Ausrufezeichen gesetzt hat, dass er mal wieder vielleicht in die Startelf rücken könnte. Ich habe natürlich deshalb 4 Offensive gesagt, weil auch in einem 4-3-3 für mich Puertas natürlich klar der offensive Spielmacher ist, der sich mit Schmid die Position teilt. Also angenommen, Puertas wäre verletzt, würde Schmid ja da zurückrucken und dann wäre offensiv wieder eine Position vermutlich frei. Das heißt, ja, aber so Gedanken, ist durchaus mal auch für Stay zum Beispiel ein Weg. Also Puertas kann auch mal absichern in der Situation. Ja, ja. Puertas hat mir schon noch mal was anderes, aber so grundsätzlich meine ich, ist das schon im Positionsdenken eher eine offensiv besetzte Rolle, sagen wir es so. Okay. Also wir haben ja auch einen Romano Schmid schon auf einer Doppel-6 gesehen oder so in gewissen Situationen bei Werder. Der kann ja einfach alles. Außer genau. Torwart. Na, das vielleicht ist springt er ja größer auch. Größer als Jan Sommer. Vielleicht springt er auch 5 Meter hoch und dann kann er auch ins Tor gehen. Wer weiß das schon. Wenn er Stoßstürmer sein kann, dann stehen ihm ja alle Türen offen. Ja. Kommen wir zum nächsten Team. Da geht's auch um einen zentralen Spielmacher jetzt an der Stelle. Also über die wir eigentlich eben nicht reden wollten. Und zwar bei der TSG Hoffenheim gibt's ein sehr, sehr spannendes Duell schon seit der Vorbereitung zwischen Andrej Kramaric und Mohamed Damar. Und das ist richtig spannend, weil Christian Ilzer jetzt gesagt hat, er geht davon aus, dass sich, also jetzt gerade sind sie so ein bisschen am Durchwechseln, zuletzt hatte jetzt Damar wieder die Nase vorn. Und Christian Ilzer hat gesagt, über kurz oder lang wird sich hier einer durchsetzen. Also er geht fest davon aus, dass man in ein paar Spieltagen einen klaren Stammkandidat haben wird. Und der wird dann für den Rest der Saison wahrscheinlich so ein bisschen die Stammrolle haben. Und derzeit, hieß es jetzt, gehört Kramaric zur zweiten Welle. Also er plant so ein bisschen ich habe eine Stammelf, eine Startelf quasi. Und dann habe ich so 2, 3 Spieler, die ich als zweite Welle zusammen reinbringe. Und da gehört gerade Kramaric dazu. Das heißt, Damar aktuell der klare Stammkandidat. Und da muss ich sagen, Damar hat es für mich auch deutlich besser gemacht, hatte sehr viel mehr auslösende Momente, sehr viel mehr Aktionen hinten rein. während Kramaric dann ja auch erstmal als Zehner kam und nicht für diese rechte Mischrolle, in der sie spielen. Das heißt, sie haben ja kurz auch zusammengespielt sogar. Von daher für mich aktuell Damar derjenige, der die Nase vorn hat. Am Ende ist es immer so, Damar ist ein junger Spieler, Kramaric ist ein Routinier. Das heißt, wenn Damar Leistungsschwankungen hat, wird Kramaric eher reinpreschen und sich den Platz wieder erobern. Aber gerade wenn ich bei Comunio auf den Preis gucke, Damar 3,87 Millionen, Kramaric fast doppelt so teuer, 7,31 Millionen, dann ist es für mich eine ganz, ganz klare Entscheidung, bei wem ich reingehe. Spielen werden immer beide. Also ihr könnt euch sicher sein, dass auch ein Modamar immer eingewechselt wird. Das war im ersten Spieltag komischerweise nicht so, sonst aber immer gewesen. Gegen Union hat er dann auch noch nicht ganz für Punkte gereicht. Aber auch sonst 3 Punkte geholt gegen Frankfurt als Einwechsler, 3 Punkte geholt gegen Freiburg als Einwechsler. Das heißt, die Punkte kommen dadurch, selbst wenn er nur als Einwechsler spielt, ist auch super solide. Also auch jetzt Startelf 3 Punkte geholt und das für 3,8 Millionen. Er hat den Ausreißer gegen die Bayern sogar mit 7 Punkten drin. Also da muss ich sagen, das ist für mich ein Spieler, den finde ich richtig, richtig spannend. Den hätte ich gerne in meinem Kader. Habe ich tatsächlich auch, muss ich an der Stelle sagen, weil ich ihn mir deshalb natürlich gekauft habe. Ein André Kramaric wiederum punktet ein bisschen besser, hat jetzt 2x4 Punkte geholt, auch als Einwechsler 4 Punkte geholt, so ehrlich muss man sein. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass er das nicht ganz so konsequent durchsetzen kann. Für 7,31 Millionen wäre mir deutlich riskanter. Also da gehe ich schon ganz klar dann mit Momo Damar. Ja, gehe ich absolut mit. Vor allen Dingen, ich habe halt auch das Hoffenheim-FC-Spiel natürlich in voller Länge gesehen. War fast ein bisschen überrascht, dass Damar da gehen musste in der 70. War an vielen Situationen beteiligt und vor allen Dingen eben auch als Standardstütze sehr interessant bei Comunio. Ja. Ach stimmt, ich habe gerade gesagt, sie haben zusammengespielt, das ist natürlich das Freiburg-Spiel, wo sie zusammengespielt haben. Kam Damar rein und da ist Kramaric dann auf die 10 gegangen. So rum war es. Gegen den FC sind sie. Genau, gegen FC Kramaric sind gegeneinander ausgewechselt worden, ja. 70. Genau. Da hast du recht, da habe ich die 2 Spiele ein bisschen vertauscht. Ja, aber also grundsätzlich, es gibt Situationen, in denen sie auch mal gemeinsam auf dem Feld stehen werden. In der Startelf wird das aber höchstwahrscheinlich nicht passieren. Gehen wir einen Verein weiter zum FC St. Pauli. Und da gibt es auch schon ein bisschen länger ein Duell, quasi auch seit der Vorbereitung. Und das ist auf dem rechten Flügel, Flo. Ja, Pirka oder Saliakas ist die Frage, ja, die Blessin noch nicht so nachhaltig beantwortet hat. Und wenn wir uns die Situation mal anschauen, Saliakas, der kam ein bisschen nicht 100% fit in die Saison rein. Das hat Pirka erstmal den Vorzug auch geben lassen, glaube ich. Dann hat er vor dem Bremen-Spiel 2x auf Saliakas gesetzt in Serie. Das waren dann natürlich auch die Spiele, wo es nicht so gut gelaufen ist für den FC St. Pauli. Deswegen war es jetzt auch nicht so überraschend, dass in Bremen dann Pirka wieder gespielt hat. Hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Jetzt kann man sagen, okay, er hat mit Bangula auch sicherlich einen der besten Bremer als Gegenspieler gehabt. Da hat es Oppi auf der anderen Seite sicherlich einfacher gehabt. Das ist so. Ja, trotzdem hat er mich nicht wirklich überzeugt. Und es gibt eine Sache, die mich so ein bisschen dazu tendieren lässt, dass Saliakas jetzt am nächsten Spieltag wieder ran darf. Denn Pirka ist für die Nationalmannschaft nominiert, ja, spielt für Polen und Saliakas nicht. Dementsprechend hat er jetzt 2 Wochen Zeit in Hamburg, seinen Trainer davon zu überzeugen, dass er derjenige ist. Und wenn man dann schon so ein bisschen vorausschaut und dann vielleicht auch überlegt, was ist jetzt gegen Hoffenheim gefordert, ja, dann hat er da vielleicht einen leichten Vorteil. Und wenn es sowieso so eine eher 50-50-Geschichte ist, könnte ich mir aus Trainersicht schon gut vorstellen, dass man dann sagt, komm, dann nehme ich den Saliakas gegen Hoffenheim. Ja, und Hoffenheim hat keinen Bangula, der ihm da Knoten in die Beine spielen könnte. Zumal ja, auch wenn das Stelle jetzt ein bisschen übertrieben war. Dass ja der FC St. Pauli ja auch gerade auf der Seite ein bisschen defensiver sich vielleicht aufstellen muss, weil Hoffenheim ja mit Touré über den linken Flügel da wirklich so ein Speed-Tiefenmonster hat. Das stimmt, ja. Vom Tempo her ist es sogar noch größer, ja. Genau, da ist dann vielleicht für mich Saliakas auch die bessere Option. Klar, du kannst natürlich auch anders verteidigen, kannst natürlich auch sagen, lässt Saliakas nach vorne aufrutschen und verteidigst mit Wahl die Tiefe oder so, durchaus möglich. Aber da muss man sich irgendwas überlegen und one-on-one würde ich sagen, wäre Saliakas auch da eher der bessere Fit wahrscheinlich. Und wenn wir dann noch dazu nehmen, dass Saliakas auch besser punktet, 3,14 Punkte pro Spiel für ihn, ja, obwohl er deutlich häufiger als Joker gekommen ist, 2,4 Punkte pro Spiel Nur für Pirka würde ich eher die 2,57 Millionen ausgeben, die Saliakas derzeit an Marktwert hat, als die 1,66 für Pirka. Ja, dementsprechend hier meine Einschätzung, Saliakas eine Nasenspitze vor Pirka. Ja, ich habe ja eben schon meinen Input dazu gegeben, bin da auf einer ähnlichen Linie wie du. Jetzt kommen wir zu einem Stammplatzduell, wo es richtig spannend wird, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob sie wirklich so 100% um die gleiche Position konkurrieren. Es war jetzt aber zuletzt so, natürlich auch durch die rote Karte, das verrät jetzt schon ein bisschen, wo wir sind beim HSV, Fabio Vieira, der natürlich Kandidat, er hat zuletzt auf der 8 sehr gut gespielt. Das hat jetzt in dessen Vertretung Sambi Lokonga gemacht. An der Stelle muss man sagen, für einen Spieltag ist es natürlich noch klar, Vieira wird noch mal fehlen nach der Länderspielpause. Aber wir sind natürlich ein zukunftsgerichteter Podcast. Das heißt, wir wollen auch schauen, wo geht's danach hin. Glaubst du, dass da einer von beiden sich durchsetzt? Können sich sogar beide zusammen vielleicht durchsetzen? Wie sieht's aus? Ja, das finde ich ganz spannend, weil das war mehr oder weniger Sambi Lokonga, 4-0 gegen Mainz. Ja, gut gespielt, Tor gemacht. Danach direkt betont, ja, ich kann auch mit ihm zusammenspielen, mit Fabio Vieira. Er weiß schon ganz genau, wer da der Platzhirsch ist. Und ich glaube, das ist auch so eine Selbsteinschätzung, dass er auch gemerkt hat, also richtig an ihm vorbei wird schwierig. Ja, wir haben vor dem Mainz-Spiel drüber gesprochen, dass Vieira eigentlich, was diese Kreativität angeht, da doch deutlich das Stärkste ist. Das haben sie sehr gut aufgefangen gegen müde Mainzer mit Sambi Lokonga. Und der hat natürlich dadurch Pluspunkte gesammelt. Jetzt müssen wir generell, du hast es ja schon angesprochen, ein Spiel ist Vieira noch gesperrt. Für den 7. Spieltag müssen wir beim HSV, glaube ich, keine Spannung aufbauen. Wenn alle fit sind, die gegen Mainz gespielt haben, dann spielen die auch in Leipzig. Ja, und dann ist aber natürlich die Frage, Leipzig ein ganz anderer Gegner, wie sieht das Spiel aus? Ich glaube grundsätzlich, dass Vieira, wenn er denn von seiner Sperre zurückkommt, auch sofort wieder in die Mannschaft kommt. Es sei denn, Lokonga reißt jetzt wirklich noch ein Riesenspiel ab in Leipzig, dass man dann sagt, nee, das passt so gut. Oder aber auch, dass man sagt, ja, Remberg, bis jetzt eine absolute Konstante für mich, der eher defensive Part in diesem Doppelmittelfeld im Zentrum beim HSV. Ich versuch's mit Lokonga und Vieira. Was heißen würde, dass Lokonga eine etwas andere Rolle spielen müsste als mit Remberg, weil er dann in dem Fall klar der defensivere Part wäre. Grundsätzlich halte ich das für möglich. Ich glaube, dass es Polzin nicht ohne Not machen würde, weil sich das auch erstmal beweisen müsste. Die Stabilität im Zentrum ist sie denn auch gegeben, wenn Lokonga und Vieira zusammenspielen? Da würde ich schon mal ein kleines Fragezeichen erstmal dran setzen. Genau können wir es natürlich nicht sagen, ohne dass wir es gesehen haben. Aber deswegen glaube ich relativ deutlich, dass es erstmal so bleibt, dass Lokonga oder Vieira spielen. Und wenn Vieira von der Sperre zurück ist, würde ich davon ausgehen, dass er seinen Platz wiederbekommt, wenn wir nicht Außergewöhnliches sehen beim Auswärtsspiel in Leipzig. Ja. Jetzt könnte man sagen, ist das ein guter Moment, bei Vieira zu investieren. Ich halte grundsätzlich durchaus viel von ihm, auch bei Comunio. 6,18 Millionen ist aber sein Marktwert dafür, dass er auch noch ein Spiel gesperrt ist. Boah, tue ich mir schon ein bisschen schwer. Klar ist, er hat eine rote Karte bekommen bei Union Berlin und trotzdem noch einen Pluspunkt gemacht an diesem Spieltag. Er hat gegen Heidenheim bei einem 2-1-Sieg, wo er kein Tor gemacht hat, 9 Punkte gemacht. Vieira, super Comunio-Spieler. Da müssen wir nicht drüber reden. Trotzdem, ein Spiel noch abwarten plus eine gewisse, zumindest kleine Unsicherheit kommt er direkt wieder zurück, lässt mich da so ein bisschen stutzig werden oder so ein bisschen zögern. Stutzig werden ist ein schlechtes Wort, in dem Fall ein bisschen zögern, ob ich denn da wirklich zuschlagen will auf dem Transfermarkt. Wenn ihr wirklich ein Top-Team habt, habt noch gut 6 Millionen auf der Kante. Ich glaube, dafür könnt ihr im Moment relativ klar auch bekommen, weil eben klar ist, beim nächsten Spiel ist er noch nicht wieder dabei. Was ich super spannend finde, ist, dass du tatsächlich bisher nur über Remberg gesprochen hast. Theoretisch natürlich auch die Möglichkeit, dass Vieira wieder weiter vorne eingesetzt wird. Hat er gegen die Bayern auch als Rechtsaußen gespielt. Es lief gegen die Bayern dann nicht so gut, aber sind halt auch die Bayern und die Bayern zu Hause gegen den HSV. Also ich glaube, da hättest du wahrscheinlich auch keine Ahnung, Harry Kane und Josh Kimmich beim HSV reinstellen können, die beiden hätten trotzdem 6-0 gewonnen oder so. Also ich glaube halt, Philippe Dompe, Königsdorfer und Vieira weiter vorne ist für mich so nur so eine Notlösung und ich glaube, die muss er nicht ziehen. Nee, sehe ich im Moment genau, nicht wirklich als Alternative. Das ist das, was ich sagen wollte eigentlich, ja. Ja. Also Philippe und Dompé wären so die zwei, die alternativ leiden könnten, aber die sind halt auch wirklich gerade gut, beide. Also deshalb tendenziell wirklich dann so, dass Sambi da wahrscheinlich der ist, der... Nee, da muss man den Vieira nicht positionsfremd einbinden. Ich glaube, die Not gibt es nicht im Moment. Genau, deswegen für mich wahrscheinlich dann so, dass da Lokonga den Platz verlassen wird. Für ein Spiel ist Lokonga für mich trotzdem noch super spannend. Also das muss man an der Stelle sagen. 3,51 Millionen nach dem Einsatz kann man auf jeden Fall noch mal reingehen. Ja. Danach mal schauen. Kommen wir zu einem ähnlich brisanten Duell beim SC Freiburg. Und da mache ich mir wahrscheinlich wieder keine Freunde bei vielen Comunio-Liebhabern, die sehr gerne Vincenzo Grifo spielen. Der, ja, zuletzt, die Comunio-Punkte waren jetzt nicht schlimm. Also da waren schon richtig gute Punkte teilweise dabei. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich das Spiel angeschaut hat, von Grifo eigentlich wenig passiert, waren auch nur in Anführungszeichen 3 gegen Gladbach, also gerade gegen den damals zu dem Zeitpunkt Tabellenletzten mit massiven Problemen irgendwie in der defensiven Stabilität, Woche 6 Dinger von Frankfurt kassiert, kann man schon mal sagen, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet von Grifo. Scherhand wiederum direkt Dampf gemacht, gut funktioniert, gilt genauso für die Europa-League-Spiele zuletzt, die wir gesehen haben. Da war Scherhand tendenziell immer der aktivere Spieler. Und deshalb, ich gehe tatsächlich jetzt einfach mal damit rein, dass ich gegen Frankfurt einen Derry Scherhand sehe, auch weil er mit seinem Tempo in die Tiefe auf dem linken Flügel da eine Schwachstelle von Frankfurt angreifen kann. Egal, ob Christensen wieder zurück ist oder nicht. Christensen auch nicht unbedingt der Tempotyp, eher ein Kämpfer. Egal, dann Collins könnte dann auch, der ist dann schneller, aber natürlich jemand, der zuletzt ein bisschen schwach war, Buter, Baum, die Optionen, die Frankfurt da hat, alle gerade nicht so die supergeile Option. Da könnte man mit Scherhand, glaube ich, gut angreifen. Noch ein bisschen besser als mit einem Vincenzo Grifo. Und deshalb, ja, würde ich an der Stelle tatsächlich darauf tippen, dass ein Derry Scherhand mal für einen Spieltag zumindest die Chance bekommt. Danach wieder alles offen, gibt dann ja auch wieder Europa League, viel Rotation bei Freiburg momentan. Da könnte es dann auch sein, dass dann da Scherhand rausgeht. Aber für den 7. Spieltag 3,31 Millionen kostet der Derry Scherhand 4,0 Punkte pro Spiel geholt bisher, obwohl er nur Einwechsler war. Ja, er hat auch dieses eine 9-Punkte-Spiel mit dem Tor gegen Stuttgart dabei, aber gegen Gladbach 5 geholt. 2 gegen Hoffenheim, 3 gegen Bremen. Am ersten Spieltag nur einen gegen Augsburg. Es war aber auch ein schwieriges Spiel gegen den FCA. Statistisch sahen auch die Europa-League-Auftritte von Scherhand gut aus. Deshalb bin ich da recht optimistisch, dass das Comunio-mäßig auf jeden Fall gute Ergebnisse erzielen wird gegen Frankfurt. Und dann bin ich, gerade weil Grifo auch 11,56 Millionen kostet, da doch sehr, sehr klar. Ich habe, wer aktiver Magazinleser ist, am Dienstag gab es von mir einen alle Freiburger einsortiert. Grifo für mich ganz klarer Verkaufskandidat gerade, weil er wirklich nur gute Spiele hat, wenn er seine Elfmetertore macht. Die darf er schießen und die verwandelt er jetzt auch wieder. Aber sie spielen jetzt halt auch mit Frankfurt, Leverkusen und Union gegen 3 Teams, wo es wirklich schwer wird für Grifo, so richtig einen Stand zu finden. Ich glaube tatsächlich, wird jetzt vielleicht erstmal wieder auf die Bank rücken. Und da, ja, ist dann... Ja, zumindest ein bisschen zweifelhaft, ob er direkt wieder reinkommt. Man hat letzte Saison so 2-3 Einwechslungen gesehen. Da war es dann okay bei Comunio. Muss man mal schauen, wo es da hingeht. Ich tendiere derzeit wirklich klar zu Grifo verkaufen. Okay. Ja, du kannst die Situation besser einschätzen. Also ein Spieler, der so viel kostet und wo dann dazu noch der Stammplatz ein bisschen wackelt, ja, kann ich absolut mitgehen. Ja, das ist für mich auch wirklich der klare Grund, warum ich das Thema hier ansprechen wollte, weil halt ein Vincenzo Grifo wirklich teuer ist gerade. Dann ist jetzt die Situation so, dass wir von einem meiner Teams in Anführungszeichen zum nächsten kommen. Und das ist auch natürlich direkt das Duell am kommenden Wochenende. Und zwar trifft der SC Freiburg ja auf Eintracht Frankfurt. Und auch da ist es die gleiche Position, die so ein bisschen für Kopfzerbrechen sorgt. Die Linksaußenposition. Jean-Matteo Bajoya hat da einen relativ guten Saisonstart hingelegt, war jetzt zuletzt aber ein bisschen wackelig dabei. Hat unterstützende Worte von Topmöller bekommen, aber Ansgar Knauf macht da richtig Druck. Sind beide schon wirklich deutlich teurer. Gerade unterwegs Bajoya 8,35 Millionen, Knauf 6,82 Millionen. Haben aber natürlich auch Top-Punktewerte. Also Knauf 4,83, Bajoya 6,6 Punkte pro Spiel geholt. Es ist so ein bisschen die Situation, man kann mit beiden gehen, glaube ich. Man macht mit beiden nicht so richtig was falsch. Knauf extrem torabhängig. 2 Buden schon gemacht, 11 und 12 Punkte, ansonsten 1-1, 2-2, waren aber auch immer Einwechslungen. Also er durfte erst einmal starten gegen Gladbach, da hat er getroffen. Ist halt die Frage, Vielleicht ist es gerade auch so ein bisschen so, dass er nur als Einwechsler nicht funktioniert. Letzte Saison hat er ja mit viel Startelf auch wirklich richtig gute Punkte geholt. Ist nicht unbedingt der super Einwechsler, der Ansgar Knauf. Und deshalb, ja, so ein bisschen die Tendenz bei mir dazu, dass man sagt, vielleicht Knauf ein bisschen die Nase vorne. Aber gegen die Bayern, finde ich, hat Bajoya es wirklich gut gemacht, sich gut reingekämpft, hat auch starke 6 Comunio-Punkte mitgenommen. Und da glaube ich dann, ja, wahrscheinlich ein bisschen der bessere Spielertyp, um sich da gegen die Bayern zu behaupten. Knauf kam ja auch eher in eine zentrale Rolle, also hat nicht direkt für Bajoya gespielt in dem Spiel. Das heißt, sagt für mich so ein bisschen aus, auch mit den lobenden Worten von Topmeller, als Bajoya rausgegangen ist, der wird jetzt wahrscheinlich erstmal die erste Wahl da sein an der Stelle. Deshalb, ich tippe auf Bajoya. Ganz falsch sind aber beide nicht. Also es könnte theoretisch, in einer theoretischen Welt, in der vielleicht eine Usun-Pause braucht nach der Länderspielpause, sogar möglich sein, dass beide starten. Das sehe ich aber nicht. Deshalb, ja, für mich Bajoya derjenige, wo ich sage, da gehe ich rein. Auch weil er torunabhängig nochmal so ein bisschen solider punktet. Also 4 Punkte, 6 Punkte geholt, nochmal 6 Punkte geholt, ohne Treffer nur einmal überhaupt. Mit seinem Doppelpack gegen Bremen da am ersten Spieltag richtig reingehauen. Sonst waren die Punkte eher konstant. Deswegen da eher Bajoya für mich der Kauf für 8,35 Millionen. Ist aber auch schon richtig teuer. Ja, aber ich finde gerade jetzt vor dem Hintergrund nach Freiburg, Heimspiel gegen St. Pauli, finde ich schon auch ganz spannend. Ja, also gehe ich auf jeden Fall mit. Und dann auswärts in Heidenheim und dann zu Hause gegen Mainz. Das sind so die nächsten Spiele von der SGE. Und wenn man jetzt sieht, in Leverkusen und gegen die Bayern war es sehr enttäuschend, aber jetzt haben sie Gegner, wo sie dann vielleicht wieder ein bisschen mehr glänzen können. Ja, bin ich auch dabei. Also kann ich schon draufschauen, ganz gerne. Wer es richtig gut macht diese Saison, ist der erste FC Köln. Und da ist ja trotz Personalproblemen in Anführungszeichen oder relativ vielen Personalwechseln, teilweise erzwungen, teilweise aber auch so ein bisschen Kwasniok selbst heraufbeschworen. So, ich glaube, der mag das ganz gerne, wenn einfach alle so ein bisschen Feuer haben. Alle wissen, mein Stammplatz ist hier auf keinen Fall sicher. Ich muss jeden Tag, jede Sekunde dafür kämpfen. Und da hat sich jetzt ein spannendes Duell herausgestellt. Ich dachte ja erst, Dominik Heinz konkurriert mit Özkaçan, aber ich glaube, du hast es geändert, ne? Ich habe es geändert. Wobei man fairerweise sagen muss, beim FC so. Wobei ich glaube, es ist schon ein relativ klares Duell, nämlich zwischen Dominik Heinz und Tom Kraus. Dasjenige, wer die dritte Position in der Dreierkette übernimmt, neben Schmid und Hübers. Wobei man natürlich auch bei Kraus dann sieht, dass es möglich ist, dass Kraus dann ins Mittelfeld rückt und Martel zurück. Aber sagen wir mal, was die Startelf angeht, ist für mich ein Duell Heinz oder Kraus. Ich glaube, Özkaçan ist noch ein bisschen weit weg davon. Und wir haben bis jetzt auch noch nicht gesehen, dass Kwasniok so 100% auf ihn setzt. Und Dominik Heinz, der war außen vor, hat jetzt gestartet in Hoffenheim, hat das, finde ich, sehr gut gemacht und er ist halt ein Linksfuß. Özkaçan ist auch Linksfuß, aber dass Heinz den Vorzug erhalten hat in Hoffenheim, ist für mich ein klares Zeichen, dass er zumindest in diesem Duell die Nase vorne hat, hat das auch, wie gesagt, gut gemacht und dass er ausgewechselt wurde, hat ordentlich was abbekommen. Hatte für mich dann nicht leistungstechnische Gründe, weil da kam Özkaçan für ihn rein. So, also ist für mich die Frage Heinz oder Kraus in der Dreierkette und da entscheide ich mich relativ deutlich für Dominik Heinz, auch wenn das eine gewisse Flexibilität dem FC raubt, dadurch, dass wir nicht dieses Wechselspiel zwischen Kraus und Martel sehen können, zwischen Dreierkette und Mittelfeld. Trotzdem gehe ich davon aus, dass Heinz jetzt erstmal drin bleibt, eben dadurch, dass man schon, ich mir vorstellen kann, dass Kwasniok zumindest einen Linksfuß ganz gerne in der Dreierkette hätte. Özkaçan sehe ich dann noch nicht. Heinz dürfte es sein. Für 1 Million ist er da für mich eine klare Kaufempfehlung. Ja, gehe ich mit. Also vor allem, weil Heinz ja auch der Kandidat ist, den ich da ausgemacht hatte für das Duell und dann eigentlich Özkaçan drin hatte, wo ich dann auch ein bisschen eher schon. Das war für mich eher ein deutliches Duell in Richtung Heinz, dass Kraus jetzt sogar eher der Kandidat ist statt Özkaçan, der da angreift. Für mich auf jeden Fall. Also das ist für mich relativ klar, dass es auf die beiden herausläuft, weil wir haben ja schon oft genug gesehen, dass Kwasniok auch eine Dreierkette ohne Linksfuß spielt, ohne dass er da große Bauchschmerzen hat. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, es muss auf jeden Fall ein Linksfuß dabei sein. Özkaçan, Ich meine, klar kam er relativ spät in der Transferphase, trotzdem war er seit Saisonbeginn da und kommt bislang auf 41 Einsatzminuten, ist zweimal eingewechselt worden. Das, also, und Heinz kam aus einer Verletzung und hat dann sofort den Vorzug erhalten. Deswegen ist für mich ist klar, dass Özcasar da derzeit keine Rolle spielt. Ja, es war so ein bisschen so, dass Kwasniok nach dem Spiel auch ein bisschen drüber geredet hat, warum er es halt so gemacht hat. Hat auch Özcasar, was hat er gesagt, eine tolle Einwechslung, war das Zitat, gesagt hier, also war schon gut. Er hat auch gesagt, dass er da der Kandidat gewesen sei. In dem Spiel wollte man sehr gerne einen Linksfuß haben und deshalb war das die Entscheidung, die man da treffen musste. Also das war quasi für das Spiel war die Situation, dass man einen Linksfuß links hinten haben wollte. Das heißt nicht, dass es immer so ist. Das ist so ein bisschen was wir ja auch in der Vorbereitung und auch schon in der Saisonvorschau bei Kwasniok angesprochen haben. Der hat immer so ein paar Ideen. Der will jedes Spiel, hat er eine ganz genaue Idee, was er gerne gegen diesen Gegner machen will. Und das zieht er dann auch nicht zurück, egal um welches Personal es geht. Also da kann tendenziell jeder Spieler in diesem Kader mal auf die Bank rücken. Und jetzt gerade sehe ich es dann tatsächlich so, dass Heinz auch eher die Nase vorn hat. Kann natürlich aber auch heißen, wir sehen vielleicht einen Kraus wieder in der Mannschaft, weil dann vielleicht gegen den FCA nicht unbedingt ein Linksfuß dahin muss. Ich glaube aber, dass Augsburg dann ähnlich Hoffenheim ein Spiel ist. Köln wird in dem Spiel wahrscheinlich mehr den Ball haben und das sind da Spiele, wo du vor allem dann auf der Linkshalben gerne einen Linksfuß haben willst. Deshalb denke ich, dass das auch wieder Thema ist. Ja. Gut. Gehen wir zum Rivalen am Rhein zu Bayer 04 Leverkusen. Da geht es um einen Offensivspieler und da ist jetzt auch ein richtig spannendes Duell, was sich entwickelt hat. Vielleicht auch erst ein bisschen perspektivisch. Wir wissen noch nicht so ganz, wann der eine von beiden wieder voll fit ist. Und zwar ist es die linkshalbe Offensivposition beim Duell Poku gegen Teller. Und da hat mich ein Liga-Kollege tatsächlich, ich bin da in meiner Liga, auch wenn mich Leute fragen, gebe ich da gerne meine offene Einschätzung dazu ab, auch wenn es um Spieler von ihnen geht oder Dinge geht, die mich quasi betreffen oder wenn ich auch Interesse an Spielern habe. Matze hat da gefragt, er hatte Teller und hat gefragt, ey, wenn der aus der Verletzung zurückkommt, der wird doch 100% wieder in die Startelf kommen, oder? Und dann habe ich ihm gesagt, ey, ich weiß es nicht, er hat eigentlich gut performt, es sieht schon danach aus, es klingt schon so, als würde er da zeitnah wieder zurückkommen. Aber man muss natürlich auch schauen, was jetzt passiert. Und dann passierte, dass Poku zweimal gespielt hat und zweimal ein Tor gemacht hat. Und da müssen wir natürlich sagen, okay, wenn das der Anspruch ist, dann dürfte damit der Stammplatz links auf dieser halben Position für Poku erstmal gesichert sein. Ich weiß nicht, ob Teller überhaupt schon nach der Länderspielpause direkt wieder ein Kandidat für die Startelf wäre. Aber für mich ganz klar, zumindest für dieses Spiel, für den 7. Spieltag, dürfte das Duell auf jeden Fall an Poku gehen. Danach muss man mal schauen. Teller ist wirklich nah dran. Es ist wirklich ein enges Duell auf der Position. Ich könnte mir vorstellen, dass Teller vielleicht auch als Schickersatz in der Spitze vor allem erstmal jetzt ein Kandidat ist, wobei es da Kofan auch gut gemacht hat. Teller theoretisch ja auch ein Kandidat für den rechten Flügel, wo man gerade versucht, dem Neuzugang Vasquez so ein bisschen immer mal Pausen zu geben. Also ich glaube, dass Teller da der ist, der weichen muss. Das heißt nicht, dass Teller unbedingt aus dem Kader rutscht, beziehungsweise aus der Startelf rutscht, aber zumindest auf dieser Position geht das Duell für mich relativ deutlich an Ernest Poku. Und dann 8 Millionen ist schon happiger Marktwert, der steigt aber gerade wirklich rasant nach 10 und 11 Punkten, die er da geholt hat. Ja, da bin ich dann, glaube ich, auch jemand, der sagt, würde ich mir direkt kaufen. Matze hat es an der Stelle auch gemacht, hat den direkt bei uns in der Liga eingesammelt und hatte dann beide, ich weiß gar nicht, ob Teller, ob er den noch in seinem Kader hat und jetzt abwartet, aber der ist da auf jeden Fall auf diese Position voll reingegangen und für mich Poku hier ganz klarer Kaufkandidat derzeit. Ja. Kennst du den englischen Spruch, better lucky than good? So war das bei mir. Ich muss wirklich sagen, dass diese neue Leverkusener Mannschaft, der wirbeln so viele neue Spieler rum, dass ich die teilweise ein bisschen durcheinander werfe noch. Und bei uns in der Podcast-Liga war Poku auf dem Markt. Und ich dachte aber irgendwie, es ist Kofane, also es ist der Schickersatz. Dann habe ich 2 Millionen overpaid, um mir Poku zu holen, um dann nachher festzustellen, ach, Kofane ist ja der vorne spielt. Es ist gar nicht Poku. Und hatte ihn dann, ich habe auch deutlich, ich glaube, 1 Million mehr geboten als der zweithöchste, hatte ihn dann in meinem Team und dachte, okay, jetzt musst du ihn aber auch behalten, obwohl du so viel bezahlt hast. Mittlerweile, ich habe ihn für 6,7 gekauft, steht er, du hast es ja erwähnt, steht bei 8 Millionen, hat getroffen. Und dementsprechend ist das nochmal ganz gut ausgegangen. Aber ich dachte erst, ich biete auf einen anderen Spieler. Das habe ich erst am nächsten Tag, als ich dann auf die Voraus... Ja, mein Gott. Ja, man muss nicht unbedingt gut sein in dem Spiel. Tapé gehört auch in diese Riege, wo ich immer dann Probleme habe. Die drei. Die drei sind für mich noch so Unbekannten, dass ich erstmal das genau einsortieren muss. Also muss ich mich wirklich jedes Mal konzentrieren. Und dementsprechend hatte ich in dem Fall das Glück, Poco zu haben. Bin jetzt auch froh und werde ihn jetzt auch behalten, weil ich durch mein intensives Scouting festgestellt habe, dass das einer ist, den ich unbedingt im Team haben muss, klar. Ja, klar, ja. Auf jeden Fall. Also ja. Da hast du dich ganz klar schlau gemacht. Clever, ja, so ist das. Kommen wir zu einem anderen Neuzugang, den du vielleicht schon ein bisschen besser auch namentlich im Blick hast. Hat ja auch schon getroffen und macht gerade richtig Wirbel beim VfB Stuttgart. War nämlich der jetzt zuletzt sogar, man kann nicht sagen, er hat Stiller auf die Bank verdrängt, weil Stiller wohl selbst gesagt hat, er würde gerne mal eine Pause machen. Hätte aber wahrscheinlich trotzdem gespielt. Das ist Cema Andres, der sich im Duell mit Atakan Karasor befindet anscheinend. Ich dachte eigentlich, Andres eher so ein bisschen Kandidat auf der Zehnerrolle, den verletzten Undorf zu ersetzen, scheint sich aber jetzt defensiver klar da in die Stammelf zu spielen, oder? Wie sieht's aus? Ja, für mich ist das relativ klar, ja. Cema Andres ist der bessere Spieler, spielt derzeit besser. Wir haben auch diese Entwicklung gesehen, dass Karasor nicht unantastbar ist und häufig auf die Bank sitzt. Ich glaube, langfristig wird Cema Andres deutlich mehr Spiele machen von Beginn an als Karasor. Das Einzige, was wir halt auch gesehen haben, Sebastian Hoeneß rotiert fleißig. Damit steht er auch durchaus in der Kritik, ja, dass man dann so rotiert und dann in Basel so einen Auftritt hinlegt. Ob das jetzt dazu führt, dass er da so ein bisschen umdenkt oder auch nicht, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Klar ist, es wird immer mal wieder vermutlich auch vorkommen, dass Andres auf der Bank sitzt, weil er eben mit Karasor, Stiller und Cema drei Spieler hat, die diese zwei Positionen besetzen können und wo auch jeder, glaube ich, mit jedem durchaus spielen kann. Und das macht es ein bisschen schwieriger, wenn wir uns jetzt auf die Punkte schauen, wenn wir uns auf Comunio konzentrieren. Hat Cema einmal als Joker mit Tor 10 Punkte gemacht. Das ist natürlich super. Zuletzt 2 von 3 Spielen in der Startelf, 7 und 6 Punkte ohne Tor. Also er punktet richtig, richtig gut. Das kleine Problem, was ich bei ihm sehe, das Spiel, wo er dann nicht in der Startelf stand, ja, da ist er dann auch gar nicht gekommen, weil das eben positionell durchaus so ist, dass das jetzt ist, ja, wäre er jetzt ein offensiver Flügelspieler, da sagst du, okay, der startet 2/3 der Spiele, das finde ich gut. Und wenn er nicht startet, dann kommt er halt in der 75. spätestens rein und kann dann auch nochmal ein bisschen Punkte machen. Das ist eben das Problem, da können wir bei ihm nicht zwingend drauf setzen. Ja, weil wenn es dann funktioniert im Zentrum, Karazor und Stiller, keiner braucht irgendwie groß eine Pause, dann kann es auch einfach sein, dass er 90 Minuten auf der Bank sitzt. 7,86 Millionen ist dafür ein stolzer Preis. Wenn er spielt, ist er den wert. So, ihr müsst ja nur bedenken, meine Tendenz geht dahin, dass er vielleicht so 70% der Spiele, 7 von 10 Spiele in der Startelf steht. Und dann ist die Frage, reicht euch das oder nicht? Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie eure Kaderstruktur ist. Wenn das jetzt euer Königstransfer ist und ihr braucht ihn eigentlich, dass er jedes Spiel spielt, ja, dann meine ich, wäre zum Beispiel ein Jens Day, der in einem ähnlichen Marktwertsegment ist, wäre dann besser geeignet, weil der wird einfach immer spielen, wenn er nicht verletzt ist. Und zu Karasor vielleicht noch 4,74, das ist mir zu viel, weil Stammplatz weg und selbst wenn er spielt, punktet er jetzt nicht so herausragend, dass ich sage, ja, das nehme ich in Kauf. An der Stelle muss man natürlich auch dazu sagen, dass das ganz andere Profile sind, also ein Karasor ja eher der defensive Zerstörer, der da als defensiver Anführer auch als Kapitän so ein bisschen reingeht und Andres natürlich eher der Kreativspieler offensiv. Wenn ich mir jetzt anschaue, gegen wen sie spielen, Wolfsburg nach der Länderspielpause, dann Europa League gegen Fenerbahce, Mainz, Doppelduell, also erst in der Bundesliga, dann im DFB-Pokal unter der Woche und dann am Wochenende Leipzig. dann ist für mich relativ klar eigentlich die Einordnung. Ich möchte gegen Wolfsburg den spielstarken Andres haben, gegen Fenerbahce den kampfstarken Karasor, Mainz vielleicht sogar das Doppelduell, vielleicht, je nachdem wie das erste läuft, wieder den spielstarken Andres, Leipzig am Wochenende, dann Entlastung für Andres, den defensiv starken Karasor. Für mich relativ einfache Überlegung eigentlich, das für mich die Tendenz, wie ich es erwarte. Dann sage ich für Comunio, wenn ich jetzt aktuell drauf schaue und schaue mir die nächsten zwei Spiele an, da erwarte ich die Startelf, dann ist für mich Andres jemand, bei dem man einsteigen kann, den man kaufen kann, weil, wie Flo gerade ausgeführt hat, die Punkte sind top. Deshalb würde ich da jetzt gerade für die nächsten zwei Spiele reingehen, aber habt im Hinterkopf 9. Spieltag Leipzig, da geht's vielleicht oder höchstwahrscheinlich wieder auf die Bank. Ja, und man muss natürlich sagen, Stuttgart ist das umgekehrte Werder. Ja, wenn wir jetzt auf das Startprogramm gucken, was die Stuttgarter hatten an den ersten 6 Spieltagen, dann ist das Union, Gladbach, Freiburg, St. Pauli, Köln und Heidenheim. Heißt im Umkehrschluss, ja, die zweite Hälfte der Hinrunde wird, was die Gegner angeht, tendenziell deutlich schwerer werden für den VfB. Ja, also du wirst jetzt kriegen, ganz kurz, nach Leipzig kommt dann nochmal Augsburg, dann Dortmund, Hamburg, Bayern, Werder, Hoffenheim, Leverkusen, Frankfurt. Also gerade so, ja, dann im neuen Jahr sowieso Leverkusen, Frankfurt ja erst im Januar, aber dann hier so diese Ecke Dortmund, Hamburg, wirklich stark ja auch jetzt zuletzt gewesen, dann Bayern, boah, da will ich ihn eigentlich auch schon nicht mehr im Kader haben wahrscheinlich. Ach, HSV, warte ich erstmal ab. Ja, wenn da nicht müde Mainzer kommen, sieht es vielleicht anders aus. Bremen danach wird natürlich auch richtig hart am 14. Spieltag. Ja, ich würde auch es jetzt ist, sagen, also das ist natürlich das deutlich schwierigere Spiel als HSV. Man muss auch nicht immer 5-6 Wochen im Voraus das Ganze schon sehen. Das ist ja das Gute bei Comunio, können wir darauf dann reagieren. Das nur mal so für den Hinterkopf. Die 12 Punkte Platz 4 beim VfB, das sieht super aus. Aber also im Vergleich zu anderen Teams muss man auch sagen, dass sie wirklich auf dem Papier zumindest ein Auftaktprogramm hatten, wo man das durchaus auch erwarten konnte, dass sie gut reinstarten in diese Saison. Ja, stimme ich dir soweit auch zu. Gehen wir zu dem Gegner, über den ich gerade schon geredet habe, wo dann Karasor wahrscheinlich wieder reinkommt, wo ihr Andres abstoßen müsst vielleicht. Das ist Leipzig und da gibt es auf der Linksaußenposition ein spannendes Duell. Und das sah eigentlich jetzt gerade erstmal so aus, als hätte sich da jetzt was gefunden. Bakayoko rechts, also es sind ja beide Positionen, beide Flügel so ein bisschen im Thema, weil ein Diomande beide Seiten spielen kann. Bakayoko rechts, aber klar, der Stammkandidat hat es auch richtig gut gemacht. Der ist gesetzt. Das heißt, es entsteht ein Zweikampf auf der linken Seite. Und da war Diomande eigentlich zuletzt echt gut dabei. Und Nusa war verletzt, hat da die Pause bekommen, die man zu erwarten hatte quasi. Ja, und dann kam er zurück und alle dachten, ja, aber ein Diomande wird ja jetzt in der Startelf bleiben hoffentlich. Ja, denkste, ist zu spät zum Treffpunkt gekommen mit der angeblichen Erklärung, er hätte die Uhr schon auf Winterzeit gestellt gehabt und deshalb wäre er zu spät gekommen. Die Umstellung der Winterzeit ist in 2 Wochen. Der gute Diomande kam aus Spanien, auch da ist die Umstellung der Winterzeit in 2 Wochen. Aufgewachsen lange in den USA, da ist die Winterzeit sogar erst in 3 Wochen. Ein alternativ geboren in der Elfenbeinküste, da gibt's sowas wie Winterzeit gar nicht. Ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber es ist für mich zumindest ein bisschen abenteuerliches Argument, dass da jemand irgendwie 2 Wochen zu früh, beziehungsweise sogar 3 Wochen, das Spiel war ja Samstag, wenn ich richtig im Kopf habe. Das heißt, also meistens wird er in der Nacht auf Sonntag umgestellt, quasi 3 Wochen zu früh seine Uhr umgestellt hat und plötzlich auch genau in dieser Nacht, in der dann dieses Spiel ist. Lassen wir mal so stehen. Ich glaube tatsächlich, dass Ole Werner da jemand ist, der jetzt dann erstmal auf Antonio Nusa geht. Er hat's gegen den BVB, er hat nicht richtig Comunio-Punkte mitgenommen, nur ein Zähler ist auch früh gewechselt worden. Aber ich glaube, er hat's nicht so schlecht gemacht. Es war gegen Dortmund wirklich ein wirklich richtig schweres Spiel. Als nächstes gegen den HSV wird auch richtig spannend auf der Position. Gocholaischvili da auf dem linken Flügel zusammen mit Capaldo in der Dreierkette. Ist nicht unbedingt so ein Gegner, wo man sagt, da habe ich jetzt Angst vor, wenn ich ein richtig guter Flügelspieler bin. Von daher muss ich sagen, das wird ein richtig spannendes Duell und da sehe ich das erste richtig gute Spiel, wo ich sagen muss, da glaube ich, Antonio Nusa hätte ich da schon wirklich, wirklich gerne in meinem Kader, wenn ich jetzt mal dieses Thema, dass es ein Leipziger ist, abnehme. Ihr habt das vielleicht bei mir schon häufiger gehört, ich kaufe keine Leipziger, von daher ist das für mich sowieso kein Thema. Aber wenn ich jetzt einfach nur faktisch auf die Situation komme, dann ist Nusa für mich derjenige, auch wenn er mit 8,51 Millionen ein bisschen teurer ist, Diomande bei 7,02 Millionen, gehe ich bei Nusa rein. Andersrum könnt ihr natürlich sagen, Diomande auch von der Bank ganz gut dabei gewesen, 4 Zähler gegen Dortmund geholt, gegen HSV, wenn es ein schwieriges Spiel am Anfang wird, kannst du reinkommen, immer noch späte Tore machen. Kann man auch durchaus da noch mitgehen, für mich aber Nusa hier der Kandidat, der höchstwahrscheinlich erstmal den Vorzug bekommen wird. Und wenn er sich halt durchsetzt, danach Augsburg, wir haben gerade schon darüber geredet, ein rotierendes Stuttgart ist nicht immer sicher, wie gut die gerade sind. Auch gerade auf der Rechtsverteidigerposition Asenoa Wagnermann nicht so richtig stabil gewesen zuletzt. Also da durchaus spannendes Programm für Leipzig, spannendes Programm für diese Linksaußenposition und ich würde Nusa gerne haben für diese Spiele. Ja, 100%. Und ich glaube, sowas bleibt auch stehen und manchmal, ich bin ja ein Freund, das ist zumindest das, was ich meinen Kindern immer sage, wenn man Scheiße gebaut hat, dann lieber direkt mit der Wahrheit rauskommen als so eine Salamitaktik und also oder was erzählen, was wo man einfach sagt, kannst du mir jetzt erzählen, ich glaube es aber nicht. Ja. Naja, so Ole Werner hat es ja in der PK selbst präsentiert und hat dann gesagt, ja, es gibt da kein böses Blut oder sonst irgendwas. Also für ihn scheint es ja okay zu sein. Ja, okay. Aber ich war ein bisschen verwirrt von der Erklärung. Ja, gut. Bin deiner Meinung. Dann gehen wir direkt zum Gegner vom letzten Spiel, Borussia Dortmund, und zum Gegner dieser Flügelposition im letzten Spiel. Die Rechtsverteidiger bzw. Wingback-Position bei BVB. Couto oder Riasson, wie sieht es denn aus gerade im Duell? Also für meine Begriffe, Couto hat zuletzt ordentlich oder sehr stark Pluspunkte gesammelt. Und Problem von Riasson ist generell, dass er immer wieder auch zwischen Positionen hin und her geschoben wurde. Das heißt, er hat mal außen auf der Schiene gespielt und dann hat er wieder in der Dreierkette gespielt, konnte sich nirgendwo so richtig festspielen. Dadurch, dass jetzt Schlotterbeck wieder zurück ist, gibt es eigentlich den Bedarf hinten in der Dreierkette, sofern sich jetzt nicht weitere Verletzungen wieder auftun, nicht. Und das heißt, er muss jetzt das Duell suchen mit Couto. Und da sehe ich Couto einfach vorne, weil er generell einfach spielerisch deutlich stärker ist als Riasson. Und jetzt könnte man sagen, naja, aber wenn es dann gegen die Top-Gegner geht, vielleicht ist dann Riasson derjenige, auf den Kovac setzt, weil er eher mal vielleicht die Seite auch ein bisschen konservativer zumachen kann. Sie haben jetzt gegen Leipzig gespielt, er hat auf Couto gesetzt, Couto hat das Tor gemacht für den BVB. So, mag sein, dass wenn jetzt nach der Länderspielpause geht es für Dortmund in München weiter, dass das dazu führt, dass Riasson in die Mannschaft kommt. Auf der anderen Seite denkst du, oh, gegen Diaz, da braucht man vor allen Dingen Tempo und Beweglichkeit vielleicht, um das zu verteidigen. Und das würde dann selbst, wenn man sagt, Riasson ist eigentlich der defensiv Stärkere, würde das für meine Begriffe sogar eher für Couto sprechen. Generell würde ich keinen der beiden gerne in meinem Team haben, wenn es zu den Bayern geht, die halt derzeit wirklich alles kurz und klein schießen. Ja, wenn wir über dieses Bayern-Spiel hinausgehen, dann gehe ich davon aus, dass Couto die Nummer-1-Option ist. Auch hier werden wir immer wieder auch mal Rotation sehen. Trotzdem, Couto, 6,8 Millionen ist der Marktwert, 6,2 Punkte pro Spiel. Das ist sehr gut mit diesem kleinen Aber, dass jetzt das Bayern-Spiel ansteht. Ansonsten würde ich da durchaus reingehen. Riasson, 4,2 Millionen, 3,4 Punkte pro Spiel, würde ich die Finger derzeit eher von lassen. Dazu muss man ja sagen, diese schwereren Spiele, abgesehen jetzt mal von Bayern, hast du dann halt eher in der Champions League. Ne? Also danach Köln, gut, auch kein einfaches Spiel, aber da dann eher der offensive Drive gefragt, Augsburg. Ne? Also tendenziell ist es schon so, dass der BVB da eher jetzt Gegner bekommt zunächst nach den Bayern, wo ich sage, da ist für mich Couto schon der klare Kandidat, den ich da auf dem Platz haben will. Danach HSV, Stuttgart, dann Leverkusen, aber es ist schon jetzt, also Köln, Augsburg, HSV. Ich habe eben gesagt, HSV ein bisschen schwierig, aber insgesamt ist es ja für Dortmund schon ein Gegner, wo ich sagen muss, da muss man eigentlich offensiv und aktiv spielen und da bin ich dann eher bei Couto. Für den Spieltag, wie du gesagt hast, Flo, stimme ich zu, beide eher nicht. Danach, klar, für mich der Brasilianer, der Kandidat. Jo. Und dann gehen wir noch direkt zum Gegner. Natürlich absoluten Topstart hingelegt. Die Bayern, alles gewonnen, alles weggeputzt, Rekord, Tore geschossen, alles Mögliche. Natürlich an der 1 und unser letztes Team, über das wir reden. Und da gibt es ein ganz, ganz spannendes Duell, nicht nur auf den Außenverteidigerpositionen zum Beispiel, sondern vor allem auf der Doppel-6 neben Joshua Kimmich. Wir haben jetzt zuletzt gesehen, dass auch Kimmich mal eine Pause bekommen hat, dürfte aber zumindest für das Bayern-Spiel auf keinen Fall ein Kandidat sein, dass der rausrotiert, für das Dortmund-Spiel. Ja. Das wird mich überraschen, wenn das passiert. Von daher da die ganz klare Frage, wer denkst du, setzt sich daneben durch? Pavlovic oder Goretzka? Also ich finde, dieses Frankfurt-Spiel war schon ein klares Karten auf den Tisch, Hosen runter Spiel aus Sicht für Kompanie. Da hat Goretzka gespielt, heißt für mich auch ganz klar, Goretzka hat da die Nase vorn. Bei den Bayern haben wir natürlich aber die Luxussituation, dass das trotzdem relativ häufig vermutlich gewechselt wird und man davon ausgehen kann, dass auch da häufiger eventuell der Fokus mal auf der Champions League liegen wird. Und dann sehen wir vielleicht Goretzka in der Champions League und Pavlovic sehen wir in der Meisterschaft. Dementsprechend ist es, finde ich, sehr, sehr schwer, das so einzuschätzen. Ich glaube, Goretzka hat dann leicht die Nase vorn. Was das für die Startelf-Zeiten in der Bundesliga heißt, das ist halt, wie es bei Bayern generell ist, relativ schwer einzuschätzen. Ich glaube, dass keiner der beiden an der 70% Startelf Marke irgendwie kratzen wird in der Bundesliga. Und dann muss man natürlich sagen, okay, Marktwert derzeit Goretzka 7,35, Pavlovic 6,69. Das ist für Bayern-Spieler ein fairer Marktwert. Beide bringen über 4 Punkte pro Spiel. Das ist also ordentlich. Ich würde jetzt, wenn es darum geht, will ich einen jetzt in der Winterpause, in der Länderspielpause holen für den nächsten Spieltag, wäre es für mich Goretzka, weil ich davon ausgehe, dass Goretzka spielt. Das könnte man also sogar ganz gut machen. Bei Pavlovic würde ich dann eher abwarten, wo wir dann vielleicht mal Kombinationen haben bei den Bayern. Da gibt es einen namhaften Gegner in der Champions League und dann ein Duell. Für die Bayern ist in der Bundesliga im Moment alles machbar. Ja, das müssen wir einfach so klar sagen. Ich wüsste jetzt nicht, bei welchem Spiel ich sagen würde, am 8. Spieltag geht es nach Gladbach. Das ist, kann man zumindest sagen, historisch immer so gewesen, dass sie da irgendwie schlecht ausgesehen haben. Und dann kommt danach Leverkusen. Also vielleicht ist es jetzt doch so, wenn ihr in Goretzka investiert, dass ihr dann zumindest die nächsten 3 Spiele ihn in der Startelf haben könntet. Oder zumindest 2 von 3. Ja, aber ich glaube, Dortmund und Leverkusen geht Bayern mit Goretzka an der Seite von Kimmich. Wenn wir jetzt keine großen Verschiebungen sehen innerhalb der nächsten 14 Tage. Ich finde es schön, dass wir zum Ende noch mal ein bisschen Kontroverse hier reinbringen können. Ja, ich sehe es nämlich anders. Ich bin nämlich an Noah Weishaupt anstelle. Was? Wollen die denn noch? Ist ja vereinslos. Wo sind wir denn jetzt hingekommen? Nö, ich wollte einfach nur mal einen Tiefschlag auspacken, ja. Der spielt bei Legia Warschau tatsächlich. Siehst du? Das ist ja Bankwärmer, genau. Bei Legia Warschau, glaube ich, zu der Zeit. Ja, da hatten wir das. Ja. Hatten wir auch mal konträre Meinungen zu. Ich tendiere gerade zu Pavlovic tatsächlich, weil Goretzka, ja, er hat gespielt, aber zur Wahrheit gehört auch A, er ist zur Halbzeit gelb-rot bedroht ausgewechselt worden. B, Goretzka in der ersten Hälfte gegen Usun schon massiv Probleme gehabt. Also das war ein Duell, wo man sagen muss, es lief nicht alles rund für die Bayern. Da ist schon einiges möglich gewesen, auch in der Rückwärtsbewegung bei diesem Handtor, was dann, ja, lass nicht weiter drüber reden. Mich hat es ein bisschen aufgeregt, dass das so aberkannt wurde, aber Ja, Lothar hat das doch super erklärt. Er verschafft sich einen Vorteil damit und damit ist es regeltechnisch gesehen ein Handspiel, Nick. Das hat der also Lothar schon erklärt, aber Rekord, ob er sich einen Vorteil verschafft hat, regeltechnisch gar nichts damit zu tun, ob es abseits ist oder deswegen nicht. Deswegen fand ich das auch so super, dass Lothar das die ganze Zeit erzählt hat. Aber wenn wir unserem Rekordnationalspieler da in Regelfragen nicht vertrauen können. Ich bin übrigens auch da. Wir sind jetzt im Abschluss, sind wir in allem unterschiedlicher Meinung. Ich fand nicht, wenn er sich klassisch den Ball an die Hand schießt, bin ich bei dir, dann ist kein strafbares Handspiel. Ich finde schon, dadurch, dass der Ball nicht so feste ist und es so eine leichte Bewegung mit der Hand gibt, wo er den sich so ein bisschen, ob bewusst oder unbewusst, trotzdem hatte ich da das Gefühl, die Hand geht so ein bisschen, legt sich den Ball so ein bisschen sauber vor, bin ich da durchaus dabei. Ob das eine Eingriffsschwelle ist für den VAR, die Situation haben wir ja bei Demirovic letzte Woche auch gehabt. Wenn wieder kleinteiliger eingegriffen wird, dann ist es so, also ja. Das fand ich ja ich bin ja jemand, der diese Diskussion gar nicht gerne führt, so darf der VR eingreifen oder nicht. Ja, siehst du, dann sind wir Aber an der Stelle muss ich sagen, der Schiri hat nach dem Spiel gesagt, A, er hat die Situation gesehen Und B, man kann das auch laufen lassen. Und in dem Moment, muss ich sagen, verstehe ich ja gar nicht mehr die Welt. Weil das dann ist richtig, ja. Weil damit hat der Schiri sich ja selbst die Diskussion aufgemacht, dass dieser Eingriff Schwachsinn war. Ja. Also es gibt keinen Grund für den Eingriff. Und das macht, ich hasse diese Diskussion eigentlich, weil eigentlich, du findest immer irgendwie einen Grund. Du kannst immer irgendwas argumentieren, ja, ich habe es nicht so ganz gesehen, ich war mir unsicher, was auch immer. Aber der Schiri sagt, er hat es gesehen, der Schiri sagt, er hat es bewertet. Der Schiri sagt, man kann es so entscheiden, wie er es entschieden hat. Und dann macht der VR für mich gar keinen Sinn mehr. Und das, ich werde jetzt schon so ein bisschen fuchsig hier, weil für mich ist auch tendenziell, also ich verstehe die generelle Intention, er hat dadurch einen Vorteil gehabt, wobei ich das nicht mal glaube, weil er wollte sich den Ball ja nach innen legen und legt ihn sich dann ja einen Kontakt später auch nach innen. Er wollte ja dahin, wo der Ball hingesprungen ist quasi. Es gäbe gar keinen Grund, warum er den Ball sich kontrollieren müsste mit dem Arm. Das ist ja passiert ja in einem Sekundenbruchteil. Der Ball ist ein bisschen links neben ihm. Die Hand macht für meine Begriffe eine leichte Bewegung nach innen. Ja, und nee, also nee. Doch. Also, für mich ist es eine ganz normale Haltung, wie du es halt einfach hast, wenn du so auf einem Bein die Balance da halten willst. Ist ja auch egal. Also für mich gibt es zumindest regeltechnisch eher nichts, was dafür spricht. Ich verstehe schon diese Intention. Er gelangt da unter Kontrolle von einem bisschen versprungenen Ball, dadurch, dass er den mit der Hand hat. Aber das ist halt eigentlich regeltechnisch kein Handgrund. So. Ist richtig, aber der Arm bewegt sich halt auch ein bisschen in der Zeit, nachdem er den Ball berührt mit dem Fuß und ihn mit der Hand spielt. Ja, wenn da jetzt die Hand überhaupt keine Bewegung gemacht hätte, dann wäre ich 100% bei dir. Die Hand macht aber eine ganz kleine Bewegung in die Mitte Richtung Ball. Ja, du meinst, in der Hundertstel Sekunde ist das eine aktive Bewegung. Es ist ja, der hatte ja nicht so einen Schuss, der hatte ihn ja so ein bisschen gestreichelt. Weiß ich nicht. Ja. Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Ich sag ja, mein Problem, dass ich habe es ja gesagt, ich bin bei dir, für mich kein Fall, wo der VAR eingreifen müsste. Wenn er sich's anschaut, bin ich eher bei, das Tor wird dann aberkannt. So. Ja, also das war der Schiri ja offenbar auch und hat auch gesagt, er hätte es am liebsten einfach direkt so entschieden und dann wäre die Diskussion nicht da gewesen. Und das verstehe ich auch. Also wenn die Entscheidung direkt so ist, dann ist das eine ganz andere Dynamik nochmal. Wird wahrscheinlich gar nicht so genau drüber geredet. Am Ende für mich war es eine sehr ärgerliche Szene. Worauf ich aber hinaus will, auch da die Rückwärtsbewegung von Goretzka eher mangelhaft gewesen. Also man hatte schon defensiv so das ein oder andere Problemchen mit Goretzka, mit Pavlovic gar nicht mehr. Also der kam auf den Platz und sofort lief es deutlich stabiler. Die Eintracht hat in der zweiten Hälfte gar keinen Zugriff mehr auf das Spiel gefunden und das Thema war durch. Deshalb für mich Pavlovic eher der Kandidat, hier dieses Duell zu gewinnen. Ganz, ganz knapp. Ja, wir werden sehen. Gut, dann sind wir durch mit unseren Stammplatzduellen. Aber natürlich, wie jede Woche, die Top 3 der Woche. Wir haben letzte Woche so ein bisschen pausiert, sind da ein bisschen aus der Reihe gefallen, um unsere Länderspielpausentipps mitzubringen. Aber geht natürlich jetzt wieder rein in unsere Reihe der Kauftipps. 6 bis 8 Millionen ist gerade die Sparte, in der wir unterwegs sind. Wen hast du da auf deiner 3 mitgebracht, Flo? Ich habe hier einen Spieler, der wäre bei mir sogar ein bisschen weiter oben, wenn es nicht eine gewisse Unsicherheit um ihn gäbe. Und das ist Marius Bülter. 6,85 Millionen ist sein Marktwert derzeit. Er hat gesagt, er will seine Achillessehnenprobleme richtig auskurieren und dann will er gegen Augsburg wieder topfit angreifen. Und ich glaube auch, dass man zuletzt gesehen hat, auch selbst wenn der FC gewonnen hat in Hoffenheim, wie wichtig er für den FC eigentlich ist mit seiner physischen Präsenz. Gerade gegen Stuttgart ist das aufgefallen, als er dann nicht dabei war. Und ich glaube auch, wenn man jetzt sagt, es hat doch alles gut funktioniert, wenn er fit ist, kommt er auch sofort wieder rein. Ja, da wird Kwasniok einen Weg finden. Beispielsweise kann auch Kaminski einfach links auf die Schiene gehen. Das sind auch alles Optionen. Bülter wird wieder reinkommen. 7,5 Punkte pro Spiel hat er bislang geholt. Das ist der geteilte Bestwert in diesem Preissegment. Ich sage nicht, mit wem er sich diesen Bestwert teilt, weil der kommt bei dir noch in der Liste vor. Aber für mich absoluter Top-Mann zu diesem Marktwert. Und wenn er sofort wieder fit sein sollte, wovon er persönlich ausgeht, die Spieler sind natürlich vielleicht auch immer selber ein bisschen optimistisch, was diese Heilungssituation angeht, aber es ist eigentlich keine gravierende Verletzung, die er hatte. Sollte er dann wieder dabei sein, dann ist er ein absolutes Schnäppchen vor einem Heimspiel gegen den FC Augsburg. Ja, 100%, das Risiko würde ich eingehen. Fällt er noch eine Partie aus, dann habt ihr mit Zitronen gehandelt und ein bisschen Pech gehabt. Ich gehe erstmal davon aus, dass das nicht der Fall ist, weil klar ist, hätten wir die Sicherheit, dass er wieder fit ist, dann würden wir auch einen ganz anderen Marktwert sehen. Also vor seiner Verletzung war er im zweistelligen Bereich, im 10-Millionen-Bereich. was den Marktwert angeht. Ja, dementsprechend würde ich sagen, da gehe ich auf jeden Fall rein bei Marius Bülter. Ja, kann ich verstehen. Und vor, wenn du sagst, du hast einen, der vor dem Augsburg-Spiel ein klarer Kaufkandidat ist, gehe ich doch auf die andere Seite und sage, vor dem Köln-Spiel klarer Kaufkandidat für mich, Mert Kömür auf der 10, beziehungsweise zuletzt ja sogar als Stürmer unterwegs gewesen, beziehungsweise als falsche 9. Sandro Wagner hat ihn ganz viel gelobt diese Saison und in der Vorbereitung, hat ihn einmal draußen gelassen, wurde direkt abgestraft, 1-2 verloren gegen Heidenheim in Heidenheim. Absolut zu Recht verloren. Ohne, wer nicht auf Kömür setzt, hat keinen Sieg verdient. Da stehe ich momentan und da sage ich ganz klar, für mich, jemand, den ich holen möchte, 6,0 Punkte pro Spiel geholt. Bisher 7,32 Millionen kostet er. Ja, er punktet ohne Tor nicht ganz so überragend, also 4-4-2 und nach Einwechslung 3 Punkte gemacht. Aber wenn er trifft, dann ist auf jeden Fall immer was Geiles drin. 12 Punkte, 11 Punkte jetzt geholt. Er spielt weit vorne, hat da durchaus das Potenzial, immer Tore zu machen. Sandro Wagner setzt auch auf ihn, also er mag den ja wirklich, wirklich gerne. Hat jetzt auch mit seinem Tor sehr geholfen, diese kleine Krisensituation zu beenden. Würde mich einfach überraschen, wenn er rausgeht. Und dann, das Programm ist richtig schwer. Also nach Köln kommen mit Leipzig und Dortmund richtige Kracher auf den FCA zu. Aber zumindest für das Köln-Spiel, für mich, Mert Kömür, noch eine ganz klare Kaufoption. Ja, absolut. Gehe ich mit. Jetzt hast du jemand auf deiner 2, den habe ich auch überlegt, bei mir reinzunehmen. Ja. Wollte dann aber nicht zu viele von der gleichen Positionsgruppe haben. Wen hast du auf der 2? Ja, ich habe hier einen Abwehrspieler und wechsle da nur die Rheinseite. Ja, gehe auf die falsche Rheinseite und komme da zu Edmond Tapsoba. 6,75 Millionen ist sein Marktwert. Und beim Leverkusener, da könnte man sagen, er ist Comunio-mäßig wieder in seiner Prime. Ja, wie man jetzt sagt. Also klar, hat auch ein 16-Punkte-Spiel drin, als er getroffen hat. Aber auch mit Tor machen nicht alle Spieler 16 Punkte. Ja, da müssen wir uns auch mal im Klaren drüber sein. Auch sonst, ansonsten hat er auch nur einmal weniger als 4 Punkte. Ja, sondern immer mindestens 4 Punkte, wenn er aufläuft, 5,7 Punkte pro Spiel, das ist sehr gut. Und das eine Mal, als er enttäuscht war, gut, das war ein Auswärtsspiel in Bremen. Ja. Da wird es noch anderen so gehen, dass das einfach dann für Defensivspieler schwierig ist an der Weser. Ja, aber dementsprechend würde ich da reingehen. Und was vor allen Dingen top ist, ja, Julmand scheint immer mal zu rotieren, aber nicht in der Dreierkette. Wir sehen dieselbe Dreierkette Spiel für Spiel in der Bundesliga unter Kasper Julmand. Top. Ja, Tapsoba unter 7 Millionen. Ein Traum. Ist natürlich jetzt keiner, ne, wenn ihr da jetzt einen Offensivmann wie einen Kömür, wenn es da richtig gut läuft, ja, dann macht er auch mal häufiger zweistellige Punkte. Das ist bei Tapsoba dann drin, wenn er trifft. Das wird vielleicht noch 2-3 Mal im ganzen Saisonverlauf noch passieren. Aber ihr habt halt wirklich so ein enorm hohes Grundrauschen bei ihm. Und deswegen würde ich da auch absolut sehr gerne reingehen. Ja, war auch bei mir auch ein sehr hoher Kandidat. Hätte es fast auf meine 3 geschafft, an Kömür vorbei. Ich habe mich dann aber halt, wie gesagt, ich habe jetzt noch 2 aus der gleichen Positionsgruppe. Ich bin noch 2-mal in der Abwehr gelandet und wollte nicht noch einen dritten Abwehrspieler reinnehmen. Deswegen habe ich dann mich gegen Tapsoba entschieden und du hast netterweise dann meine Fehler, die ich offen gelassen habe, direkt bei dir wieder eingebaut. So entsprechend bin ich dann aber bei meiner 2 und bin da bei jemandem, der war vor 2 Wochen noch deutlich tiefer. Den haben wir da auch drin gehabt. Ich habe überlegt, darf ich den reinnehmen, wenn der gute Tim den vor 2 Wochen schon empfohlen hat. Da war er noch unter den 6 Millionen. Steht jetzt aber erstens schon bei 7,03 Millionen. Und zweitens war es so, der hat, nachdem Tim ihn empfohlen hat, auch ein Spiel gehabt, wo er nicht ganz so gut dabei war. Gegen Köln nur 2 Punkte geholt. Bisschen schwierig gewesen. Und da muss ich sagen, für mich ist es das jetzt die Situation, dass es das wert ist, ihn nochmal zu erwähnen. Das ist der Chef Chabot. Jeff Chabot, 7,03 Millionen, 30 Punkte geholt, 6,0 Punkte pro Spiel, trotz diesem Ausrutscher mit nur 2 Zählern, weil er gegen Heidenheim 10 Punkte geholt hat. Richtig bockstarkes Ding. Gegen Wolfsburg geht's nächsten Spieltag. Danach gegen Mainz, also Stuttgart. Wir haben das Thema vorher bei Schema Andres schon gehabt. Richtig gutes Programm jetzt auch die nächsten 2 Spiele noch. Danach wird's richtig eklig. Aber für diese 2 Spiele auf jeden Fall Potenzial nochmal richtig, richtig abzuliefern. Weil wenn wir schauen, also untere Tabellenhälfte sind eher Gegner, die ein bisschen so ein Ding ist, wo man nicht unbedingt Angst defensiv hat. Heidenheim, St. Pauli jetzt auch mittlerweile wieder 10-8 Punkte geholt. Also wenn ich da auf Wolfsburg und Mainz schaue, dann erwarte ich schon von Chabot richtig, richtig gute Leistungen. Ordentlich Comunio-Punkte sind da auf jeden Fall drin. Man hat so ein bisschen Schwankungen. gegen Gladbach hat er verletzt gefehlt, dann diese 2 Punkte gegen Köln, aber tendenziell sind die Punkte schon eher am oberen Raster und wenn nicht, dann sind es immer noch jetzt Freiburg, Union, 5 Zähler gewesen jeweils, trotz Niederlagen, also da mache ich mir keine Sorgen, dass der irgendwie abrutschen würde. Okay, ja. Auch da, ja, ähnlich, sehe ich ganz ähnlich wie bei Tapsoba, ne? Also eine Top-Investition. Kommen wir zu meinem Spitzenplatz. Und da habe ich einen, der wirklich Arsch über Latte rein ist in diesem Marktwertbereich. 6,01 Millionen nur müsst ihr hinlegen für Asan Uedraogo von RB Leipzig. Und obwohl er so niedrig nur reinkommt in diesem Marktwertbereich, ist er klar meine Nummer 1. 3-mal in Serie in der Startelf gestanden unter Ole Werner. 10 Punkte hat er gemacht in seinem Startelf-Debüt. Da hat er auch direkt getroffen, aber viel wichtiger danach auch 4 und 5 Punkte. Also unheimlich verlässlich gepunktet. Ein sehr gutes Zeichen für ihn, dass auch bei diesem Auswärtsspiel in Dortmund, wo man jetzt sagen kann, junger Spieler, eigentlich eher auch so ein bisschen offensiver aus seiner Schalke-Zeit eingesetzt als das, was er jetzt in Leipzig spielt. Nee, auch in Dortmund hat er ihm da vertraut und hat das ordentlich gemacht. Und dementsprechend gibt es keinen Grund daran zu zweifeln, dass er erstmal drin bleibt. Klar ist, Shavar Schlager wird irgendwann auch wieder zurückkehren. Für meine Begriffe heißt das aber nicht unbedingt, dass dann Uedraogo derjenige ist, der rausrückt. Wir haben Baumgartner, der im Moment da auch so zurückgezogen spielt bei den Leipzigern. Und dann haben wir Seiwald, der auf der 6 spielt. Da sind verschiedene Kombinationen möglich. Auch ein Uedraogo könnte weiter nach vorne rücken. Wenn er weiterhin seine Leistungen bringt, dann ist er eine der Leipziger Entdeckungen in dieser Saison und dann wird er sicherlich auch mal die Möglichkeit haben, auch mal ein schwächeres Spiel zu machen und trotzdem nicht direkt seinen Stammplatz zu verlieren. Also ich sehe tatsächlich bei ihm mittelfristig selbst mit Schlager zurück die Chance, dass er sich diesen Stammplatz schnappt. Ja, und dann ist er einfach für 6,01 noch in einem sehr, sehr guten Marktwertbereich drin. Ja, kann ich auf jeden Fall sportlich mitgehen. Uedraogo, wirklich ganz, ganz tolles Talent. Der wird ja auch einfach immer besser. Also da musst du auch nie drüber nachdenken, okay, also klar, er ist jung, da sind Schwankungen immer möglich, aber tendenziell erwartest du eher keinen Leistungsabfall durchs Alter, sondern eher, dass er mit der Erfahrung wirklich jedes Spiel nochmal eine Schippe drauflegen kann. Also das ist schon richtig, richtig gut. Ich gehe zum direkten Gegner. Und da hast du schon was erwähnt. 7,5 Punkte pro Spiel, wie Bülter. Aber klar gesetzt, fit, Stammplatz, gute Form der Mannschaft zuletzt gewesen. Und das ist vom Hamburger SV Luka Vuskovic, 6,87 Millionen. Also genau gleicher Marktwert quasi wie Bülter, ein bisschen mehr. Wirklich absolut überragend. Und dazu muss man noch sagen, der ist ja reingekommen bei seinem Debüt gegen die Bayern 0-5, 0 Punkte gemacht. Ja, gegen die Bayern bekommt der HSV in München immer aufs Maul. Das Thema hatten wir vorher auch schon mal. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Und dann hast du jetzt hier 10 Punkte pro Spiel aus den letzten 3. Ja, da war ein Tor dabei, aber auch 8 Punkte gegen Union, 8 Punkte gegen Mainz ohne Treffer. Absolut überragend. Es tut mir sehr, sehr weh, dass der bei uns noch nicht auf den Markt gekommen ist. Da würde ich gerne einiges an Geld reinbuttern in Luka Vuskovic. Ja, absolut. Ja, gibt es anscheinend wenig zu sagen. Nee, Hamburger Lohn, also, ist doch einfach schwierig. Ich glaube, er ist der Zweikampf, zumindest vor dem Spiel gegen Mainz, war er der zweikampfstärkste Spieler der Bundesliga. Ja, haben wir letzte Woche, glaube ich, schon drüber gesprochen, ja. Wie wichtig das auch für Comunio ist. Ich hatte ihn als Empfehlung vor dem Mainz-Spiel drin. Dementsprechend kann ich dir da nur zustimmen. Ja, also ihn hätte ich 100% drin gehabt, wenn du ihn nicht genommen hättest. Aber du hattest das Skript schneller fertig. Dementsprechend habe ich dann nachgezogen quasi. Ich habe einfach hier angefangen, ehrlich gesagt. Ja. Ich war nicht schneller fertig. Ich habe nur angefangen mit dem, wo ich mir meine Spieler sichern muss, meine Text. Ja. Ja, gut, sind wir uns einig. Klar, der beste Kandidat in diesem Preissegment momentan, Luka Vuskovic, wenn der bei euch auf den Markt kommt, bietet, was das Zeug hält. Ich hoffe, dass es bei mir bald der Fall ist, solange ich noch Geld habe, weil sonst muss ich es irgendwie anders ausgeben. Vielleicht ja in der Länderspielpause jetzt. Das wäre schön. Ich drücke euch die Daumen. Ich hoffe, ihr habt mit unseren Stammplatzduellen, mit unseren Empfehlungen einiges mitgenommen, wo ihr sagt, ey, der ist jetzt gerade bei mir auf den Markt gekommen, da gehe ich jetzt aber rein, wenn das der ist, der da die Zukunft beherrscht. Schaut gerne mal auf euren Markt, ob ihr irgendwen findet, den wir bei uns dabei haben. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Länderspielpause. Schaltet vielleicht ein bisschen ab. Für mich geht's in den Urlaub nach Schweden für ein paar Tage. Hab da auch ein bisschen Zeit, mich ein bisschen neu zu sortieren und dann greifen wir nach der Länderspielpause wieder voll an, oder, Flo? Selbstverständlich. Ja. Nächste Woche sitze ich auch wieder im Chefsessel, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ich bin da nämlich noch in Göteborg unterwegs, deswegen kann ich da gar nicht dran. Dann wünsche ich dir auch viel Spaß, Nick. Dankeschön. Natürlich. Und euch da draußen auch, selbstverständlich. Ja, ruht euch ein bisschen aus, geht vielleicht Länderspiele schauen oder unterstützt mal die Regionalliga oder die U19 oder schaut bei den Frauen vorbei, keine Ahnung. Heute Abend die Eintracht Frauen gegen Slowako zum Beispiel in der Europa League kann man durchaus mal anschauen. Werde ich vielleicht auch hingehen. Ich habe mich noch nicht 100% entschieden, kommt auch drauf an. Wir sind lange unterwegs schon wieder im Podcast, ob ich es arbeitstechnisch zeitlich schaffe heute Abend hinten raus. Aber schaut da mal vorbei, vielleicht findet ihr ja anderen coolen Fußball, abgesehen von der Männer-Bundesliga, den ihr schauen könnt. Also ich habe noch eine Empfehlung, wer möchte, 17. Oktober, da geht dann zwar auch die Bundesliga wieder los, aber da ist das Frauenländerspiel Deutschland gegen Frankreich in Düsseldorf. Da werde ich da sein mit meinen Jungs und es ist also wirklich, was die Karten angeht, Sitzplatzkarten, 10 € für die Kinder, 15 € für Erwachsene, ist ganz angenehm. Ja, kann man also gut machen. Über 30.000 Tickets schon verkauft. Ich wollte gerade sagen, geht hin, gebt dem Flo mal ein Bierchen aus, aber vielleicht gibt er dem Flo dann eher eine Cola aus. Ja. Ja, schaut auf jeden Fall. Es gibt bestimmt viel coolen Fußball, viele Sachen, die man machen kann. Bleibt auf jeden Fall dran bei Comunio, weil Länderspielpause immer der beste Moment, um seinen Kader ein bisschen umzubauen. Das wissen wir alle. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei und dann für mich bis in 2 Wochen, für Flo bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, da spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.